Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. In den ersten Stunden des Tages kann das Bewusstsein die Welt umfassen, wie die Hand einen sonnenwarmen Stein ergreift. Der schwedische Schriftsteller Thomas Tranströmer. Die Steine, die wir geworfen, höre ich fallen, glasklar durch die Jahre. Im Tal fliegen die verworrenen Handlungen des Augenblicks schreiend von Wipfel zu Wipfel, verstummen in Luft, dünner als die des Jetzt, gleiten wie Schwalben von Gipfel zu Gipfel, bis sie die äußersten Plateaus erreicht haben, längst der Grenze des Seins. Dort fallen all unsere Taten glasklar auf keinen anderen Boden als uns selbst. Wovon handelt Thomas Tranströmers Dichtung, könnte ein hypothetischer Lehrer fragen. Ich würde sagen, von dem Augenblick, in dem der Nebel sich lichtet. Wenn der Alltag einen kurzen Moment aufbricht und aufhört, Alltag zu sein. Das Wunderbare ist ganz nah. Es schimmert hindurch das Große, das stets nur flüchtig vorbeistreift. Und wie oft weigern wir uns, es zu sehen? Die Menschen wollen schlafen, vielleicht auch träumen. Der schwedische Dichter Lars Gustafsson. Willkommen zur langen Nacht über den Dichter Thomas Tranströmer und die Poesie. Das Werk des Dichters wurde in 60 Sprachen übersetzt. Es hat seit Ende der 1970er Jahre bis heute etliche Schriftsteller beeinflusst. 2011 erhielt der Dichter den Literaturnobelpreis. Falls Ihnen der schwedische Nobelpreisträger noch ein Unbekannter ist, werden Sie ihn und sein Werk in den nächsten 3 Stunden kennenlernen. Weil Lyrik vielen Menschen eher seltsam und unverständlich erscheint, wird sich die lange Nacht zugleich mit dem Porträt Tranströmers der Frage widmen, was es mit dieser konzentriertesten Form von Literatur auf sich hat. Warum die Alltagssprache verlassen und stattdessen die Welt in einer ungewohnten Bildersprache erforschen und zum Klingen bringen. Und die Nacht strömt von Osten nach Westen, mit Mondgeschwindigkeit. Im ersten Kapitel der Langen Nacht verbinden sich Kindheit und Jugend Tranströmers und seine frühen Gedichte mit der Frage nach dem Sinn von Lyrik. Warum überhaupt Lyrik? Und gibt es Wege, die Leserinnen und Lesern den Zugang zur Lyrik leichter machen können? Im zweiten Kapitel geht es um die Entwicklung von Tranströmers Leben und Werk. Von Mitte der 1950er Jahre bis zum Höhepunkt seines Schaffens Ende der 1980er Jahre. Gleichzeitig werden anhand exemplarischer Gedichte des Schriftstellers immer wieder Möglichkeiten aufgezeigt, sich für die Welt der Poesie zu öffnen. Das dritte Kapitel der Langen Nacht widmet sich Tranströmers Verbindung von Poesie und Musik als dichtender Pianist. Sie umkreist die Folgen seines Schlaganfalls im Jahr 1990, die Verleihung des Nobelpreises 2011 und die Verdichtung seines Alterswerks auf Haiku-ähnliche Kurzgedichte. Mein Leben. Wenn ich an diese Worte denke, sehe ich einen Lichtstreifen vor mir. Bei näherer Betrachtung hat der Lichtstreifen die Form eines Kometen mit Kopf und Schweif. Das lichtstärkste Ende, der Kopf, sind die Kindheit und das Heranwachsen. Der Kern, sein wichtigster Teil, ist die sehr frühe Kindheit, wo viele Züge in unserem Leben festgelegt werden. Ich versuche, mich zu erinnern, versuche, dahin vorzudringen. Aber es ist schwer, sich in diesen verdichteten Bezirken zu bewegen. Es ist gefährlich. Ein Gefühl, als käme ich dem Tode nahe. Weiter hinten verdünnt sich der Komet. Das ist der längere Teil, der Schweif. Er wird immer spärlicher, aber auch breiter. Ich bin jetzt weit im Kometenschweif drinnen. Ich bin 60 Jahre alt, da ich dieses schreibe. Thomas Gösta Tranströmer kommt am 15. April 1931 in Stockholm zur Welt. Seine Mutter Helmi ist Grundschullehrerin, sein Vater Gösta Journalist. Meine früheste datierbare Erinnerung ist ein Gefühl von Stolz. Ich bin gerade 3 Jahre alt geworden und man hat mir gesagt, es sei sehr bedeutsam, dass ich jetzt groß geworden sei. Wir wohnen in Stockholm im Stadtteil Söder. Die Anschrift lautet Swedenborgsgatan 33. Papa ist noch bei der Familie, wird sie aber bald verlassen. Der Stadtteil Södermalm und das Ferienhaus auf der vor Stockholm liegenden Schäreninsel Ronmarö werden zur Heimat des Jungen und prägen die Wahrnehmungen seiner Kindheit. Seine Mutter stammt selbst von der Insel. Der Großvater mütterlicherseits, Karl Helmer Westerberg, ist Lotse und hatte das Sommerhaus auf Ronmarö gebaut. Der Großvater nimmt die Lehrstelle des Vaters ein und wird dem 70 Jahre jüngeren Thomas zum besten Freund. Irgendwann, Mitte der 30er Jahre, verschwand ich mitten in Stockholm. Mama und ich waren bei einem Schulkonzert gewesen. Im Gedränge am Ausgang des Konzertgebäudes löste sich mein Griff aus Mamas Hand. Unrettbar wurde ich vom Menschenstrom vorwärts getragen. Und da ich so klein war, konnte man mich nicht entdecken. Auf dem Marktplatz wurde es dunkel. Da stand ich, aller Geborgenheit beraubt. Um mich herum waren Menschen, doch die hatten ihre Ziele im Kopf. Es gab nichts, an das ich mich hätte halten können. Das war mein erstes Erleben des Todes. Nach einer Stunde der Panik fing ich an zu denken, es müsste doch irgendwie möglich sein, nach Hause zu gehen. Hingekommen waren wir mit dem Bus. Wie gewöhnlich hatte ich auf dem Sitz gekniet und zum Fenster hinausgeguckt. Jetzt galt es, denselben Weg zurückzugehen. Bushaltestelle um Bushaltestelle. Ich ging in die richtige Richtung. Vielleicht ging ich dem Ziel nach demselben geheimnisvollen Kompass entgegen, den Hunde und Brieftauben bei sich führen. Die finden ja immer nach Hause, ganz gleich, wo man sie lässt. An diesen Teil habe ich keine Erinnerung mehr. Doch diejenige, dass mein Selbstvertrauen die ganze Zeit wuchs. Als ich nach Hause kam, befand ich mich in einem Rauschzustand. Großvater nahm mich in Empfang. Meine zerknirschte Mama saß bei der Polizei und verfolgte die Nachforschungen. Großvaters gute Nerven versagten nicht. Begreiflicherweise war er froh, aber er dramatisierte nicht. Alles war Geborgenheit und Natürlichkeit. Bereits in dieser frühen Erfahrung zeigen sich Themen, die später auch in Tranströmers Gedichten auftauchen werden. Tod, Zuversicht und eine Haltung des Immer-Weitergehens. Was die Poesie betrifft, ist der Junge eher ein Spätentwickler. In der frühen Jugend interessiert er sich mehr für Musik, bildende Kunst und Zoologie. Seine besondere Liebe gilt den Insekten, vor allem Käfern und Schmetterlingen. Als Erwachsener greift er seine frühe Sammlervorliebe wieder auf. Sein Ruf ging so weit, dass in Schweden eine neu entdeckte Käferart nach ihm benannt wurde. Der Lyriker und Übersetzer Jan Wagner sieht in den Naturbeobachtungen des Jungen eine Grundlage seines späteren Schreibens. Das Wahrnehmen dieser Wunder, die doch im Kleinsten und vermeintlich Geringsten stecken, das Staunen können über das, was da ist, um uns herum, das spürt man überall. Das heißt, er stellt sich selbst nicht ins Zentrum, sondern die Wahrnehmung der Welt, der Welt mit all ihrer Sinnlichkeit. Das ist unprätentiös und dennoch, und das ist das Erstaunliche, von ungeheurer Pracht. Und dafür sorgen eben seine erstaunlichen Bilder. Also die Gleichzeitigkeit von, sagen wir, Bescheidenheit und Bedeutungsfülle zieht einen sofort in diese Gedichte hinein. Und das ist natürlich schon ein poetischer, poetologischer Ansatz, der sich durchzieht durchs Werk und der sehr, sehr attraktiv ist. An der Insektenjagd beteiligten sich viele. Die Kinder in der Nähe lernten Alarm schlagen, wenn sie ein Tier sahen, das interessant war. Ein Tier, ein Tier, hallten die Schreie durchs Dorf, und ich kam mit dem Kescher angestürzt. Ständig war ich auf Exkursionen unterwegs. Ästhetische Gesichtspunkte fing ich mit meinen Fängen natürlich nicht ein. Es war ja Wissenschaft damals. Aber ich nahm viele Erlebnisse von Schönheit in mir auf, ohne davon zu wissen. Ich bewegte mich in dem großen Mysterium. Ich lernte, dass der Erdboden lebt, dass es eine unendlich große, kriechende und fliegende Welt gibt, die ein ereignisreiches Leben lebt, ohne sich im Geringsten um sich zu kümmern. Texte wie diesen veröffentlichte der Dichter 1993 in den autobiografischen Prosa-Skizzen über seine Kindheit und Jugend. Die Erinnerungen sehen mich. Keine sachliche Chronologie, sondern hingetupfte Erinnerungen an wesentliche Erlebnisse und Gefühle. Während der Kindheit und bis weit in die Zehnerjahre hinein gehörte ich zur Mehrheit unserer Generation, die für die Poesie taub ist. Ich war ein etwas exzentrischer Junge, ein einziges Kind einer geschiedenen Volksschullehrerin. Naturgemäß entwickelte ich fantastische Interessen und wilde Träume. Die mir Nächsten hatten dafür Verständnis. Andere Erwachsene aber konnten Sachen sagen wie: er lebt in seiner eigenen Welt, was mich ungeheuer ärgerte. Meiner Ansicht nach lebte ich genau in der richtigen Welt. Während des Zweiten Weltkrieges verfolgt der Junge erschrocken den Angriffskrieg Hitlers. Es war im Frühjahr 1940. Ich war ein magerer, schmächtiger Neunjähriger, der über die Kriegskarte in der Zeitung gebeugt saß. Darauf war mit schwarzen Pfeilen die Offensive der deutschen Panzerdivisionen eingezeichnet. Die Pfeile drangen nach Frankreich hinein und lebten auch als Schmarotzer in unseren Körpern, den Körpern von Hitlers Feinden. Ich rechnete mich wirklich dazu. Nie bin ich so mit ganzem Herzen in der Politik engagiert gewesen. Die in Schweden verbreitete Lauheit war meine Sache nicht. Ich verstand sie entweder als unausgesprochene Unterstützung der Alliierten oder als verkappten Nationalsozialismus. Später wird Tranströmer in seinen Gedichten auch die dunklen Menschheitsthemen, Krieg, politische Unterdrückung und Gewalt aufgreifen, ohne dass er explizit politische Gedichte schreibt. Ein offener Platz in Dunkel getaucht. Die Menschen strömen aus den schwach erleuchteten Gebäuden ringsum. Ein Windstoß und wieder liegt der Platz verlassen und still. Ein neuer Windstoß. Es rauscht von anderen Stränden. Es handelt vom Kriege. Es handelt von Orten, wo die Bürger unter Kontrolle stehen, wo die Gedanken mit Notausgängen gebaut werden, wo ein Gespräch unter Freunden zum Test wird für das, was Freundschaft bedeutet. Und wenn man mit denen zusammen ist, die man nicht so gut kennt, etwas, das hereintreiben und alles zerstören kann. Womit soll man es vergleichen? Mit einer Mine? Erst mit 15, 16 Jahren beginnt der Jugendliche, sich intensiv mit Literatur zu beschäftigen. Er liest den finnischen Nationaldichter Johann Ludwig Runeberg, Erik Lindegrens Gedichtzyklus Zersprengte Sonette über die existenzielle Verlorenheit des Menschen, aber auch Peter Weiß' Prosa-Gedichte Von Insel zu Insel, sowie die französischen Autoren René Char und Paul Éluard. Fast alle moderne Poesie schien inspirierend und groß. Das Lesen setzte bei mir einen Prozess in Gang. Ich wurde in eine Richtung weggeschleudert und flog selber weiter. 1954, nur 7 Jahre später, erscheint der erste Gedichtband des 23-Jährigen. 17 Gedichte. Das Meer vor Stockholm mit seinen 150 bewohnten Schäreninseln bildet die Quelle der frühen Gedichte. Schneelose Wintertage gibt es. Da ist das Meer verwandt mit Berggegenden. Geduckt im grauen Federkleid. Eine kurze Minute blau, lange Stunden mit Wellen, wie bleiche Luchse, vergebens haltsuchend am Strandkies. An so einem Tag steigen wohl die Wracks aus dem Meer und suchen ihre Räder, gereiht im Lärm der Stadt. Und ertrunkene Besatzungen wehen an Land, dünner als Pfeifenrauch. Im Norden gehen die richtigen Luchse mit gewetzten Klauen und träumenden Augen. Im Norden, wo der Tag in einer Zeche wohnt, Tag und Nacht. Wo der einzige Überlebende am Ofen des Nordlichts sitzen und der Musik der Erfrorenen lauschen darf. Epilog. Das letzte Gedicht des Debütbandes ist eine Hommage an die Natur seiner schwedischen Heimat. Schweden ist ein an Land gezogenes, abgetakeltes Schiff. Scharf stehen seine Masten gegen den Dämmerungshimmel. Und die Dämmerung dauert länger als der Tag. Der Weg, der herführt, ist steinig. Erst um die Mittagszeit kommt das Licht an. Und das Kolosseum des Winters erhebt sich, von unwirklichen Wolken aus beleuchtet. Unendlich hoch stehen die Wolken. An den Wurzeln des Himmelbaums wühlt das Meer, zerstreut, wie auf etwas lauschend. Unsichtbar bewegt sich über die dunkle, abgewandte Hälfte der Seele ein Vogel und weckt die Schlafenden mit seinen Rufen. Schweden besteht zu 80% aus Wasser. Alles Binnenwasser friert irgendwann zu. Ein Viertel seines Lebens lebt man im Eis. Alle diese Menschen, die ich durch ihn auch kennengelernt habe, sind durch diese Landschaft viel stärker geprägt als alle Mitteleuropäer. Das ist einfach diese lange, lange, lange Periode des Winters. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie früher durch Stockholm gegangen sind, um 4, da sahen Sie im Kaffeehäusern, haben die Leute getanzt, Walzer und so weiter. Das heißt, um 4 Uhr war eigentlich um 10. Diese Dunkelheit. Michael Krüger, Schriftsteller, ehemaliger Verleger der deutschen Ausgaben Tranströmers und jahrzehntelanger Freund. Alle Schweden haben natürlich ein ganz spezielles Verhältnis zur Natur. Erst als die Städte tatsächlich interessant wurden und die Leute vom Land in die Städte fuhren, hat sich das Verhältnis zur Natur geändert. Aber im Prinzip ist es dann doch ein Land, das man kennt, wo man eine Schäre hat mit einem Sommerhaus, wo man die Sommer verbringt, wo man fischen geht, wo man seine Freunde empfängt im Sommer. Und hinzu kommt, dass eben sein Großvater ein Boot geführt hat, ist zum Fischfang rausgefahren. Und das ist natürlich prägend für ein Kind, selbst wenn es in der Schule war in der Stadt, die Sommermonate mit diesem wunderbaren Großvater, den er in Ostseen beschrieben hat, das war natürlich viel prägender als alles andere. Im Kontrast zu dieser geborgenen Welt hat die schwedische Natur auch ein ganz anderes, eher wildes und bedrohliches Gesicht. Den nördlichen Sturm, das tosende Meer, in dem im Laufe der Jahrhunderte etliche Seeleute ertrunken sind. Gleich in dem frühen Gedicht »Sturm« übersetzt Tranströmer diese Erfahrungen in eindrückliche Bilder. plötzlich begegnet der Wanderer hier der alten Rieseneiche. Gleich einem versteinerten Elch mit meilenweiter Krone vor dem Septembermeer, der schwarz-grünen Festung. Nördlicher Sturm. In dieser Zeit reifen die Vogelbeertrauben. Wach im Dunkel hört man die Sternbilder stampfen in ihren Boxen hoch überm Baume. Ostinato. Unterm Bussard, dem kreisenden Punkt aus Stille, rollt das Meer tosend heran im Lichte, kaut blindlings an seinem Zaumzeug aus Tang und schnaubt Schaum über den Strand. Die Erde wird eingehüllt von Dunkel, das die Fledermäuse auspeilen. Der Bussard hält inne und wird zu einem Stern. Das Meer rollt tosend heran und schnaubt Schaum über den Strand. Gleich in 17 Gedichte entwickelt Tranströmer diese Kunst aus der Kombination von Bildern, die jeweils für sich genommen unmittelbar anschaulich und verständlich sind, etwas ganz und gar Neues, etwas Fantastisches. Die Erde wird eingehüllt von Dunkel. Das bedarf keiner Erklärung. Die Erde wird eingehüllt von Dunkel, dass die Fledermäuse auspeilen. Das ist schon eine Verschiebung der Perspektive. Der Bussard hält inne, plötzlich schrumpft die Szene von dem großen kosmischen Geschehen auf einen einzigen Vogel in einer einzigen Umgebung. Der Bussard hält inne und wird ein Stern. Plötzlich ist da wieder die kosmische Perspektive, zu der sich mit einem Schlag das kleine, konkrete Bild vom Vogel in der Nacht ausweitet. Das Meer rollt tosend heran und schnaubt Schaum über den Strand. Das ist wieder ein einfaches Bild, von dem man sich fragen kann, wie hängt es mit den vorigen von Nacht, Fledermäusen und Bussard und Stern zusammen? Die passen zusammen, aber man muss sie beim Lesen schon ein bisschen auch zusammenfügen in seinem eigenen Kopf. Und mit dem Schnauben des Meeres wird ein Pferd assoziiert. Das Meer kommt heran wie Pferde, die die Brandung sind. Und wieder, wie beim Bussard, der zum Stern wird, verwandelt sich ein konkreter, in Schweden ja sehr alltäglicher Anblick der Meeresbrandung in ein mythisches Bild wie aus einer uralten, lange versunkenen Welt. Heinrich Detering hat Skandinavistik und Germanistik studiert. Heute lehrt er an der Universität Göttingen neuere deutsche Literatur und veröffentlicht eigene Gedichtbände. Tranströmer überblendet also die kleinen und die großen Szenen, das vor meinen Augen liegende und das kosmische. Er überblendet die Gegenwart, in der ich gerade als Spaziergänger etwa am Meer entlang gehe und in den Nachthimmel blicke, mit den Mythen, tiefen Erfahrungen, Erinnerungen der Menschheit. Lyrik hat es heute nicht leicht. Als konzentrierteste Form von Literatur fordert sie die aktive Mitarbeit der Leserinnen und Leser. Viele finden es angenehmer, sich bei einem Roman zu entspannen, in eine spannende Krimi-Handlung zu versinken oder sich von Schicksalen fremder Menschen berühren zu lassen. Seit ein paar Jahrzehnten, vielleicht 20, 30 Jahren, soweit ich das selber miterlebt habe, hat es in Deutschland und nicht nur hier eine Entwicklung gegeben, die das Wort Literatur umstandslos identifiziert mit dem Wort Roman. Bis in, sagen wir, die Weihnachtsempfehlungslisten der großen Feuilletons hinein, wo selbstverständlich die Redakteure nur die Kolumnen einrichten, Romane, CDs, Filme oder so. Und ich dachte dann immer, müssen es nur Romane sein? Das sieht die Lyrikerin und Literaturdozentin Nadja Küchenmeister ganz ähnlich. Leserinnen und Leser von Romanen möchten wahrscheinlich häufig eintauchen in Geschichten, lesend auch Teil dieser Erzählung werden. Ein Roman spricht die Einladung aus, steig ein, ich bring dich weg von hier. Und ein Gedicht scheint Leserinnen und Leser, die es eben noch nicht gewohnt sind, ganz natürlich Umgang zu haben mit Gedichten, abzuweisen. Verschlossene Gebilde stehen da vor uns auf dem Papier und es macht Mühe, sie zu verstehen. Dann sind sie ja auch noch kurz und die Sprache verweigert sich. Aber es geschieht etwas in einem Gedicht, das eben nicht nur hinter dem Gedicht pulsiert, sondern auch vorne in der Sprache. Und ein Gedicht arbeitet ja auch durch Auslassungen, durch Sprünge, durch Schroffheiten und macht etwas lebendig, das wir aber nie ganz greifen können, wenn es aus meiner Sicht ein gutes Gedicht ist. Also es arbeitet auch mit Ahnungen, mit Anmutungen. Und das Auserzählte eines Romans, ich führe dich in die letzte Ecke meiner Gedanken, ich führe dich in die letzten Ecken dieses Ortes, genau das möchte ein Gedicht nicht. Das ist nämlich die Zuarbeit, die wir als Leserinnen und Leser leisten müssen. Und ich glaube, dass einige Leserinnen und Leser Scheu haben, auch weil das Gedicht unser Unvermögen anspricht. Das Unvermögen, diesem Gedicht nicht gerecht werden zu können. Da, glaube ich, liegt so ein bisschen eine Schwierigkeit in der Annäherung an Gedichte. Warum überhaupt Gedichte schreiben und lesen? Als Literaturwissenschaftler hält Heinrich Detering diese Frage für extrem wichtig. Und empfiehlt, sich an die Kindheit zu erinnern, um die eigenen Vorurteile gegenüber der Poesie besser zu verstehen. Jeder Mensch, der Kinder beobachten kann, beim Spracherwerb, sieht, dass der Spracherwerb eigentlich meistens mit der Lust am Sprachspiel einhergeht. Es ist ein und dieselbe Bewegung. Das ist zunächst einfach die Lust daran, mit Klängen, mit Rhythmen umzugehen. Ene, mene, Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Ene, mene, mu und aus bist du. Solche Verse kennen wir alle und sie gehören in die allerersten Erinnerungen an den Umgang mit Sprache überhaupt. Poesie ist einer der ersten Ausdrucksmöglichkeiten überhaupt von Menschen. Und zwar sowohl in jeder einzelnen menschlichen Biografie, als auch, so viel wir wissen, in der Geschichte aller uns bekannten Kulturen. Viele würden das Wort Poesie gar nicht verwenden, sondern würden sagen, ich sag das mal so bildlich, wie ich es gerade empfinde, ich kann es nicht anders sagen, und wissen nicht, dass sie gerade dabei sind, Poesie zu produzieren. Was ich sagen will, ist, wir alle, Kinder oder Erwachsene, leben in einem viel größeren Maß, in einem täglichen Umgang mit Dingen, die man Poesie nennen kann, als es uns oft bewusst ist. Ich zitiere manchmal Kinderverse, Abzählverse, Kinderlieder, um daran zu erinnern, wie wunderbar wir alle das mal gefunden haben, auch die Poesieskeptiker, dass man mit Sprache frei umgehen kann, dass man sie entlasten kann von ihren ständigen Kommunikationsaufgaben, dass sie Spielmaterial werden darf. Der Lyriker Jan Wagner führt Deterings Überlegungen zur natürlich-kindlichen Seite des poetischen Sprechens weiter. Jedes Kind benutzt Sprachbilder, um überhaupt die Welt verstehen zu können. Wir alle benutzen permanent Metaphern, so ist es ja. Ob wir vom Tischbein reden oder von dem Weg, den wir zurücklegen müssen in eine Beziehung und so weiter und so fort. Also alle Welt benutzt genau die Mittel, die Gedichte benutzen. Und das heißt, Gedichte haben mit jedem zu tun. Sie tun das, was wir alle machen, um mit der Welt überhaupt zu Rande zu kommen, um die Welt zu verstehen, um das, was um uns herum geschieht und das, was wir selber sind und tun, irgendwie zu fassen zu kriegen, mit Bildern, mit Vergleichen. Der Lyriker, Übersetzer und Büchner-Preisträger Jan Wagner hat etliche Gedichtbände geschrieben. Der erste, Probebohrung im Himmel. Der erfolgreichste, Regentonnen-Variationen. Das Buch erhielt 2015 als erster Gedichtband den Preis der Leipziger Buchmesse und sprang anschließend auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste. Mit dem Begriff Metapher spricht Jan Wagner ein Schlüsselwort der Lyrik an. Metapher nennt man in der Literatur ein Sprachbild, das einen bekannten Begriff in eine ungewohnte Bildersprache übersetzt. So wird aus einem Kamel plötzlich ein Wüstenschiff, was dem Kamel eine neue, erweiterte Bedeutung gibt. Das Bild des stoisch durch den Saharasand schreitenden Kamels überlagert sich mit dem Bild eines langsam durch das Meer gleitenden Schiffes zur intensivierten Wahrnehmung der Ruhe und Gelassenheit des Tieres. Metaphern lassen den Leserinnen und Lesern ein Licht aufgehen und schärfen deren Fantasie. Der schwedische Dichter Lars Gustafsson würdigte Thomas Tranströmer in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Petrarca-Preises als Meister der Metapher. Das große Instrument, das die alchemistische Operation möglich macht, welche aus dem Grau in Grau des Jetzt zum Goldgrund des Paradieses führt, ist in Tranströmers Dichtung stets die Metapher. Ein uraltes, unübertreffliches dichterisches Instrument. Ein Instrument, das alles Verderben, aber auch das scheinbar Unmögliche möglich machen kann, wird bei Tranströmer mit Meisterhand verwaltet. Eine Hand, die es ihrer im heutigen Europa nicht viele gibt. Die Sommernacht wird zu einer blauen Lampe, auf der Inseln flattern wie Schmetterlinge. Die dunklen Bücher in einem Regal werden zu Algeriern, die an der Grenzübergangsstelle Friedrichstraße auf ihre Pässe warten. Über dichterische Methoden kann man verschiedener Auffassung sein. Aber Tatsache bleibt, so wie bei Thomas Tranströmer Dichtung entsteht, stehen wir vor dem alten Wunder. Worte werden etwas Objektives, Reales, werden Dinge, Substanz, Wirklichkeit. Mit einem Seufzer beginnen die Aufzüge zu steigen in Hochhäusern, empfindlich wie Porzellan. Es wird ein heißer Tag auf dem Asphalt draußen. Die Verkehrszeichen haben gesenkte Augenlider. Das Land, eine Steigung zum Himmel, Grad um Grad. Kein richtiger Schatten. Wir fliegen voran auf der Jagd nach dir, durch den Sommer in CinemaScope. Und am Abend liege ich wie ein Schiff mit gelöschten Lichtern in passendem Abstand zur Wirklichkeit, während die Besatzung in den Parks umherschwärmt, dort an Land. Die Berliner Lyrikerin Nadja Küchenmeister gilt als eine wichtige Protagonistin der neueren deutschen Poesie. Über ihre letzten beiden Gedichtbände »Unter dem Wacholder« und »Im Glasberg« schreibt Dorothea von Törne in der literarischen Welt: »Nadja Küchenmeister tritt als eine einzigartige lyrische Stimme auf, die sanft und gelassen klingt, obwohl sie mitten aus dem Fegefeuer zwischen Liebe und Tod zu kommen scheint.« Die Lyrikerin unterrichtete unter anderem am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig sowie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Nicht zuletzt durch ihre Lehrtätigkeit kennt sie die Skepsis gegenüber Gedichten und nennt einen nicht gerade unwichtigen Grund, warum es Lyrik so schwer hat. Das Unverständnis Gedichten gegenüber rührt, glaube ich, leider auch daher, dass viele von uns in der Schule durch diese Interpretations- und Analysezange eine Abwehr entwickelt haben. Einer literarischen Gattung gegenüber, die, und das ist ja paradox, eigentlich also überschaubar daherkommt und uns dennoch irgendwie verschlossen zu bleiben scheint. Viele Leserinnen und Leser versuchen sofort, wenn sie ein Gedicht lesen, dahinter zu steigen. Die Dichterin sagt uns etwas, aber sie sagt uns nicht das, was dort steht, sondern sie möchte uns auf einen Gegenstand aufmerksam machen, der hinter der Sprache liegt. Daran mag auch etwas dran sein, aber am einfachsten ist es einfach, das Gedicht erst einmal als das zu lesen, was da steht. Die Sprache, so ungewohnt sie uns erstmal entgegenkommt, anzunehmen als das, was sie ist. Der Lyriker Jan Wagner teilt Nadja Küchenmeisters Gedanken zu den Herausforderungen der Poesie. Es gibt ein Misstrauen, was Gedichte, was die Poesie angeht, dass Lyrik immer etwas Schweres sei, etwas Unverständliches, etwas, wofür man gelernt haben muss. Aber vielleicht liegt es auch daran, das Material, das Dichter verwenden, wird auf eine Art und Weise benutzt, die erstmal unvertraut erscheint. Die sozusagen die Sprache benutzt auf eine ungewohnte und überraschende Art und Weise. Das war nicht nur das, was beschrieben wird, also die Welt um uns herum, sondern auch die Sprache selbst. Und das hat natürlich etwas Verstörendes, glaube ich, und lässt einen vielleicht erstmal einen Schritt zurück tun und Abstand halten, bevor man dann sich der Faszination doch vielleicht ergibt. Michael Krüger hat im Hansa-Verlag Dutzende von Lyrikern verlegt und ihnen den Weg in die deutsche Öffentlichkeit geebnet. Gleichwohl bleibt er skeptisch, was die Bereitschaft der Leser angeht, sich für die Poesie zu öffnen. Ich glaube, der wirkliche Grund ist eine gewisse Angst, dass man durch diese Texte, durch diese unscheinbaren kleinen Texte in irgendetwas hineingerät, was einem unheimlich ist. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, denn selbstverständlich, ich schreibe selber Gedichte, weiß ich, welches Vergnügen es bereiten kann, in Welten zu kommen, wie in so einem Escherschen Rutschbahn. Ja? Man denkt, man steigt auf, fällt aber tief runter, man kommt auf der anderen Seite aber doch wieder nach oben. Diese fantastischen Welten, die entstehen, wenn man sich auf Gedichte einlässt, das wollen die Menschen nicht. Die Abwehr gegen Poesie, die ich als Reflex oft beobachte, auch noch bei Germanistikstudierenden zum Beispiel, resultiert aus Angst, aus Verkrampfung vielleicht genauer gesagt, weil sich die Meinung durchgesetzt hat in unserer Kultur, dass Poesie eine Bildungsangelegenheit ist, dass man erst spezielle Ausbildungen durchlaufen haben muss, um angemessen zu verstehen, was in einem Gedicht oder einem Songtext passiert. Man muss dafür studiert haben am besten. Und die Einstellung, die daraus resultiert, ist nach meinem Eindruck eben oft eher Verkrampfung. So wie Leute, die, wenn sie allein in der Wohnung sind und Musik hören, die ihnen gefällt, in der Wohnung herumtanzen und dieselben Leute, die dann lernen sollen, 3, 4 einfache Tanzschritte zu machen, plötzlich über ihre eigenen Füße stolpern. Da, wo plötzlich Regeln, Vorwissen reinkommt, wo gesellschaftliche Codes und Konventionen sich aufplustern, da setzt so eine Verkrampfung ein. Nicht zuletzt die Popmusik ist ein gutes Beispiel dafür, dass viele Menschen, die beim Thema Gedichte genervt abwinken, im Grunde Spezialisten für Poesie sind. Zum Beispiel in ihrer Begeisterung für John Lennons Song Imagine, mit dessen poetischen Zeilen ganze Generationen aufgewachsen sind. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Im Autoradio auf der Fahrt zur Arbeit zum Beispiel, Kopfhörer in der S-Bahn, Popmusik, sofern sie mit Texten versehen ist, ist Poesie und zwar ganz unabhängig von der Qualität. Es gibt die großen Singer-Songwriter wie Bob Dylan oder Neil Young oder Leonard Cohen oder Patti Smith, aber auch der banalste Schlager ist gestaltete, formal gestaltete Sprache mit einer Freude am Sprachklang, an Rhythmus, Reim, am Zusammenwirken von Musik und Wort, die wesentlich dazu beitragen, dass wir alle überhaupt gern dies oder jenes oder noch was anderes hören. Und es gibt ja manche Verse, poetische Verse von Songkünstlern, die uns lange nachgehen können. There's a crack in everything. That's where the light gets in. In allen Dingen ist ein Riss. Und durch diesen Riss kommt das Licht herein. Dieser Vers hat jedes Mal, wenn Cohen ihn bei seinen letzten Konzerttourneen einmal rezitierte, bevor er dann den Song sang, Szenenapplaus bekommen. Weil plötzlich alle, auch diejenigen, die vielleicht sagen würden, ich komme doch im Leben nicht drauf, mir ein Gedicht durchzulesen, spüren, hier ist etwas gesagt, in einem ganz einfachen, triftigen Bild, das für ihr Leben wichtig ist. Popmusik ist für viele der erste und alltäglichste Zugang zu dieser Dichtung. Behold the gates of mercy in arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. O solitude of longing, where love has been confined, calm healing of the body, calm healing of the mind. O see the darkness yielding that tore the light apart, calm healing. Come healing of the heart. Ich habe immer wieder so kleine Leseklubs mit lyrikinteressierten Studierenden gemacht, denn davon gibt es dann doch, wenn die Hemmung weg ist, viel mehr als man erwartet. Und es ist immer wieder so, dass Tranströmer-Gedichte dort die Texte waren, mit denen sich die Hemmungen zu lösen begannen. Das Gespräch kam von selbst in Gang, wenn ein Gedicht von Tranströmer zugrunde lag. Ich stehe unterm Sternenhimmel und spüre, wie die Welt in meinen Mantel ein- und auskriecht, wie in einen Ameisenhaufen. Auch Thomas Tranströmer war klar, dass sich viele Menschen mit Lyrik schwer tun, wobei es Gedichte in Skandinavien traditionell leichter haben als in Mitteleuropa. In einem Schreibkurs ging der Dichter gezielt auf die typischen Fragen von Menschen ein, die beginnen, sich mit Poesie zu befassen. Was soll das Gedicht bedeuten? Was ist seine Botschaft? In dem Kurs stellte Tranströmer sein kurzes Gedicht »Der Baum und die Wolke« als Hausaufgabe. Ein Baum geht umher im Regen, eilt an uns vorbei in strömendem Grau. Er hat ein Anliegen. Er holt Leben aus dem Regen, wie eine Amsel in einem Obstgarten. Als der Regen aufhört, bleibt der Baum stehen, aufrecht. Still erscheint er in klaren Nächten, wie wir in Erwartung des Augenblicks, da die Schneeflocken ausschlagen im Raum. Die Botschaft also, beharrlich fragt ihr, was hast du eigentlich gemeint? Dieses »eigentlich« unterstellt, dass ich versucht hätte, etwas anderes zu sagen, als das, was im Text steht. Es ist üblich, dass man glaubt, moderne Dichtung sei eine komplizierte Art, eine Botschaft zu formulieren, die eigentlich auf eine andere und begreiflichere Art gesagt werden könnte. Das mag für Diktaturstaaten zutreffen, wo man sich kryptisch ausdrücken muss, um nicht von der Polizei abgeholt zu werden. Aber so ist es für mich ja nicht. Ich meine genau, was da steht. Es regnet und es ist windig, der Baum bewegt sich, er geht sogar umher. Ein Wunder, dass er umhergeht, vielleicht. Aber kein größeres Wunder, als dass es überhaupt Bäume gibt. Oder bin ich selbst es, der in Bewegung ist? Alle Bewegung ist relativ. Die Erde bewegt sich ständig, mit unerhörter Geschwindigkeit. Dennoch finden wir, dass sie stillsteht. Wenn wir im Zug sitzen, marschieren die Fichten vorbei mit dem gleichen Recht, wie wir mit dem Zug vorbeifahren und so weiter. Wenn man Lyrik liest, soll man nicht vernünftig sein. Man soll der Fantasie freien Lauf lassen. Entweder man wird von einem Gedicht mitgerissen oder man kann drauf pfeifen. Will man eine Botschaft haben, ja, meinetwegen gerne. Hauptsache ist es, dass es die Botschaft des Lesers ist, dass sie aus seinem oder ihrem Erleben erwachsen ist. Der Leser ist wichtiger als der Dichter, wenn es darum geht, dem Erlebnis einen Sinn zu geben. Mit dem Wunsch, der Schreibzettel möge sich von etwas mitreißen lassen, das unbegreiflich ist, schicke ich euch diesen herzlichen Gruß. Thomas T. Nadja Küchenmeister weiß aus ihrer Arbeit als Dozentin für kreatives Schreiben, wie mühsam, aber auch wie lohnend es sein kann, wenn Menschen sich ihren Vorurteilen gegenüber der Poesie stellen. Ein Gedicht muss man sich nicht übersetzen in eine Sprache, die einem im Alltag begegnet. Ein Gedicht ist kein Rätsel und es gilt auch nicht, einen Code zu knacken. Alle Vorurteile, die man mitbringt, alle Ängste, sollte eine Leserin, sollte ein Leser ablegen und einfach mal schauen, was da steht. Und nicht, was da stehen könnte, was die Dichterin einem sagen möchte, sondern jeder einzelne Vers kann aus sich selbst heraus eine Kraft entwickeln. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann frage ich sie erst einmal, was fällt euch an diesem Gedicht auf? Fällt euch klanglich etwas auf? Gibt es Motive, die wiederkehren? Gibt es inhaltliche Bezüge, die an etwas anschließen, das euch vertraut ist oder unvertraut ist? Ganz schlicht und einfach, welchen Eindruck hinterlässt dieses Gedicht? Und warum können wir manchmal nicht verstehen, was gesagt wird? Und trotzdem gibt es eine Art, manchmal sogar körperlichen Niederschlag, weil uns der Rhythmus ergreift. Also am ehesten würde ich sagen, Scheu ablegen, es ist nur ein Gedicht. Ob allein zu Hause im Wohnzimmer oder im Gemeinschaftserlebnis eines Konzertes. Niemand wird Musik von Bach, Mozart oder Schubert hören und auf die Idee kommen zu fragen, was will der Komponist uns mit diesen Klängen eigentlich sagen? Oder was ist denn die Botschaft dieser Musik? Wenn die Musik Menschen berührt, werden sich solche Fragen auflösen. Die Hörenden geben sich in Freude, Trauer oder Begeisterung der Musik hin und werden bestenfalls eine Zeit lang selber zu einem Teil des Klangraums. Ganz ähnliche Erfahrungen sind mit Gedichten möglich, sofern Menschen sich auf Sprache und Klang von Gedichten einlassen. Gedichte brauchen Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Multitasking und Poesie beißen sich. Was zur Frage führt, ob Gedichte in die heute übliche Aufmerksamkeitsspanne hineinpassen. Man braucht Zeit, um ein Gedicht zu lesen. Es ist nichts bei aller Kürze, was man schnell weglesen könnte. Dafür ist es etwas, was dann sehr, sehr lange bei einem bleibt. Also ein Gedicht, das einen begeistert hat, das man einmal gelesen und durchdrungen hat oder vielmehr von dem man durchdrungen wurde, das wird man ein Leben lang auch behalten. Aber es stimmt, man braucht Zeit, man braucht die Geduld und auch die Fähigkeit, einfach mal den Bus zu verpassen und sitzen zu bleiben und sich ganz einzulassen auf das Gedicht. Aber das ist ja nichts, was einem Gedicht anlasten könnte. Ich glaube, etwas Ruhe und die Fähigkeit, einfach aus dem Fenster zu starren, ist etwas, was man sowieso, ob man nun Gedichte liest oder nicht, bewahren muss, um die Dinge sinken zu lassen, sich zu konzentrieren und nachzudenken. Und das Gedicht ist ja im Grunde nur eine sehr attraktive Aufforderung, das zu tun. Um gegen Ende des ersten Kapitels der Langen Nacht vom Sprechen über Poesie in ein Erleben von Poesie zu kommen, hier eine Collage aus zwei kurzen Gedichten Tranströmers. Geheimnisse auf dem Weg. Das Tageslicht traf das Gesicht von einem, der schlief. Er bekam einen lebhafteren Traum, erwachte aber nicht. Das Dunkel traf das Gesicht von einem, der ging zwischen den anderen in den starken, ungeduldigen Strahlen der Sonne. Es dunkelte plötzlich, wie von einem Sturzregen. Ich stand in einem Raum, der alle Augenblicke enthielt. Ein Schmetterlingsmuseum. Und dennoch die Sonne genauso stark davor. Ihre ungeduldigen Pinsel malten die Welt. Nocturne. Ich fahre nachts durch eine Stadt. Die Häuser treten hervor im Scheinwerferlicht. Sie sind wach. Sie wollen trinken. Häuser, Scheunen, Schilder, herrenlose Fahrzeuge. Jetzt legen sie das Leben an. Die Menschen schlafen. Manche können friedlich schlafen. Andere haben gespannte Gesichtszüge, als lägen sie in hartem Training um die Ewigkeit. Sie wagen nicht, alles loszulassen, obwohl ihr Schlaf schwer ist. Sie ruhen wie gesenkte Schlagbäume, wenn das Mysterium vorbeizieht. Träumte, ich hätte Klaviertasten auf den Küchentisch gezeichnet. Ich spielte darauf, stumm. Die Nachbarn kamen herein, um zuzuhören. Im zweiten Kapitel der Langen Nacht klingt ein neues Thema an. Tranströmers literarischer und persönlicher Weg von den 1950er Jahren bis zum Höhepunkt seines Schaffens, das 1990 durch einen Schlaganfall vorübergehend unterbrochen wurde. Gleichzeitig zeigen sich anhand exemplarischer Gedichte des Schriftstellers immer wieder neue Möglichkeiten des Zugangs zur Welt der Poesie. Bereits das frühe Gedicht »Präludium« enthält die wichtigsten Merkmale seiner späteren Poetik. Eine ungewöhnliche Bildersprache, plötzliche Wendungen des Geschehens, die überraschende Kombination logisch nicht erwartbarer Verbindungen, die Vertrautes unvertraut erscheinen lässt. Eine Mischung aus existenzieller Tiefe und Einfachheit. So kann sich der Horizont für eine intensivere Wahrnehmung der Innen- und Außenwelt öffnen. Das Erwachen ist ein Fallschirmsprung aus dem Traum. Frei vom erstickenden Wirbel sinkt der Reisende der grünen Zone des Morgens entgegen. Die Dinge flammen auf. In der zitternden Position der Lerche nimmt er die unterirdisch schwingenden Lampen der mächtigen Baumwurzelsysteme wahr. Doch auf der Erde steht in tropischem Schwall das Grün mit erhobenen Armen, lauschend dem Rhythmus von einem unsichtbaren Pumpwerk. Und er sinkt dem Sommer entgegen, wird hinabgelassen in dessen blendenden Krater, hinab durch Schächte von grünfeuchten Altern, bebend unter der Sonnenturbine. Dann wird diese senkrechte Fahrt durch den Augenblick aufgehalten, und die Flügel breiten sich aus zum Ruhen des Fischadlers über einem strömenden Gewässer. Der friedlose Ton der Bronzezeit-Lure hängt überm Bodenlosen. In den ersten Stunden des Tages kann das Bewusstsein die Welt umfassen, wie die Hand einen sonnenwarmen Stein ergreift. Der Reisende steht unter dem Baum, wird nach dem Sturz durch den Wirbel des Todes ein großes Licht sich entfalten über seinem Kopf. In Tranströmers Gedicht »Präludium« erwacht der Schläfer abrupt in einem Fallschirmsprung aus dem Traum. Wobei die Szenerie des Morgens weiter den Charakter eines Traums zu behalten scheint. Aus dem luftigen Nachttraum sinkt der Schläfer Richtung Erde. Betrachtet aus der Perspektive einer Lerche durch den Erdboden hindurch die unterirdisch schwingenden Lampen der mächtigen Baumwurzelsysteme und wird hinabgelassen in einen blendenden Krater durch Schächte von grünfeuchten Altern. Der Erdboden, auf dem der Mensch fest zu stehen glaubt, wird durchlässig. Dann stoppt die Fahrt über einem fließenden Gewässer. Es gibt viele Gedichte von ihm, wo er über den Boden geht und er spürt, der Boden gibt nach. Es ist etwas darunter, was sozusagen das Unheimliche ist. Michael Krüger. Der Moosgrund ist sehr fragil und man kann einbrechen und so weiter. Also es gibt eine andere Welt. Irgendwann kommt das andere durch. Und dieses Motiv, dass etwas durch den Boden kommt, in sein Auto, durch seine Schuhe, also immer gibt es das andere, das wir nicht sehen, das aber da ist und wir fühlen es. Wenn ich schreibe, fühle ich mich wie ein glückliches oder gequältes Instrument. Ein Gedicht sucht mich auf und verlangt, durch mich zustande zu kommen. Ja, es fühlt sich tatsächlich so an. Und der Geburtsvorgang dauert lange. Es geht nicht darum, einer Stimmung des Augenblicks Ausdruck zu verleihen. Was für mich wahr ist, ist das, was bleibt, wenn die Augenblicke entfallen sind. Die Kontinuität, der Überblick, die Vereinigung der Gegensätze. Thomas Tranströmer studiert Psychologie, Literaturwissenschaften und Religionsgeschichte. Nach dem Abschluss des Studiums tritt er 1956 in einem Heim für straffällige Jugendliche die Stelle des Psychologen an. Neben seiner literarischen Berufung hat er, wie vor ihm Franz Kafka oder Fernando Pessoa, einen Brotberuf. Bis zu seinem 60. Lebensjahr arbeitet er parallel zu seiner Tätigkeit als Dichter mit jungen Strafgefangenen, drogenabhängigen und schwer erziehbaren Jugendlichen. 1958 heiratet Thomas mit 27 Jahren die 19-jährige Monika Blatt. Ich glaube, das war sozusagen der große Glücksfall seines Lebens. Er hat mit Monika, die in einem Krankenhaus gearbeitet hat, als Krankenschwester und von hoher sozialer Intelligenz ist und eine sehr liebenswerte, aber auch bestimmte Frau, die das ja auch nicht ganz einfache Leben mit ihm geführt hat. Sie haben zwei Kinder gekriegt, zwei Mädchen, die auch beide wunderbare Menschen sind. Die lebten die längste Zeit ihres Lebens in einer kleinen Stadt, Västerås. Michael Krüger, sein deutscher Verleger, hat den Dichter in der Kleinstadt 100 Kilometer westlich von Stockholm mehrmals besucht und hautnah miterlebt, was schwedische Provinz bedeutet und mit den Menschen machen kann. Diese schwedische Provinz, das ist nicht wie in der Nähe von Stuttgart oder in der Nähe von Köln, sondern das ist wirkliche Provinz damals gewesen. Heute sind die Städte näher durch die Mobilität der Menschen. Aber damals war das wirklich Provinz. Die Kälte, die frühe Dunkelheit und so weiter. Ich empfand immer, wenn man dort war, also man muss einen starken Charakter haben, um das auszuhalten, um eben nicht sich dem Suff zu ergeben und der Trübsal und der Melancholie. Monika war diese unerhört strahlende Person, die immer an seiner Seite war, mit der er versucht hat, alle Reisen zu machen. Und diese Ruhe, die ihm die Monika gebracht hat, und das Klavierspiel und die Kinder und ein Hund und eben ein Haus auf den Schären, wo man im Sommer hinfuhr, das sind natürlich alles lebensberuhigende, verlangsamende Elemente in einem Leben. Und die brauchte er ganz offensichtlich, um dann aber, wenn sozusagen die andere Seite immer stärker wurde, dann ist er natürlich auch wahnsinnig gerne geflüchtet. Er ist in Afrika gewesen, er ist in Spanien gewesen, er ist in Amerika oft gewesen. 1958 erscheint Tranströmers zweiter Gedichtband »Geheimnisse auf dem Weg«. 1962 der dritte, »Der halbfertige Himmel«. Der Dichter erhält bedeutende Literaturpreise und zählt in nur kurzer Zeit zu den wichtigsten Literaten Schwedens. Wenn er gefragt wurde, wann gibt's denn einen neuen Band, dann hat er immer so etwas verlegen gelächelt und gesagt, ja, vielleicht in 3 Jahren. Manche wie Goethe haben jede Gelegenheit benutzt und konnten sozusagen aus der Hand ein Gedicht schreiben. Das berühmte Gedicht »Über allen Wipfeln ist Ruhe« hat genau 2 Sekunden gedauert. Bei Thomas war es so, dass er diese Gedichte in sich hat wachsen lassen. Sie gehen ja oft auf ganz banale, normale Vorgänge zurück. Er schläft ein und plötzlich fängt an, die Erde quasi durch seinen Körper hindurch zu dringen. Das ist ein Erlebnis, das er dann Jahre mit sich herumgetragen hat, um dann irgendwann das weitere Material eines solchen Gedichtes anzuhäufen. Und dann, wenn er der Meinung war, man könnte es hinschreiben, hat er es in seine kleinen Bücher geschrieben, dann nochmal verbessert. Aber so ist mit der Zeit dann doch ein Werk entstanden. Er war felsenfest davon überzeugt, dass diese kleine Produktion von Gedichten genug sei, um das ganze innere und äußere Drama in irgendeiner Weise zu fassen. Mir scheint es bei Tranströmer so, dass die Gedichte Ergebnis eingehender Betrachtung sind, eines langen Schauens, einer Reflexion und einer Verinnerlichung. Deshalb könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass wir es hier mit einem Dichter zu tun haben, der ein großes Werk hinterlassen hat im Sinne von quantitativ, also sehr vieler Gedichte, sondern diese Gedichte sind einem langen Schauen abgerungen. Die Bilder sind sehr genau. Und ich habe Vertrauen in Dichterinnen und Dichter, die eher wenig schreiben. Es wird viel zu viel geschrieben, mit viel zu wenig Sorgfalt. Der hat sich die Zeit genommen, die gute Texte einfach brauchen. Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat in einem Essay daran erinnert, dass große Kunst oft Reduktion sei. Und tatsächlich gibt es erstaunliche Parallelen zwischen Lyrik und abstrakter Kunst. Während Tranströmer in Schweden schnell zur festen literarischen Größe wird, sind seine Gedichte im deutschsprachigen Raum noch unbekannt. Dass sich das änderte, ist vor allem 2 Menschen zu verdanken. Michael Krüger, dem Chef des Hansa-Verlages, und Hans Grössel, seinem kongenialen Übersetzer. Krüger hatte den jungen Tranströmer auf einem Literaturkongress zufällig kennengelernt und schnell das Außergewöhnliche seines Talents erkannt. Hans Grössel übersetzt im Laufe der Jahre alle Gedichte Tranströmers ins Deutsche. Wobei Nelly Sachs bereits 1965 einige Gedichte des jungen Tranströmers ins Deutsche übertragen hat. Die gelungene Übersetzung von Gedichten ist immer eine enorme Leistung. Umso mehr bei Tranströmers oft nur aus wenigen Sätzen oder Worten bestehenden Gedichten. Lange vor seinem internationalen Erfolg zeigt ein früher Brief die Beziehung des Dichters zu seinem Übersetzer. Lieber Hans, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dich als Übersetzer habe. Wäre diese Idee mit dem Gedichtband bei Hansa erst 2 Jahre später aufgetaucht, wäre ich vielleicht schon von einem machtlüsternen, empfindlichen Übersetzertyp gekidnappt worden. Herzlich von Monika und mir. Thomas. Zwischen Tranströmer und dem Übersetzer entsteht eine lebenslange Freundschaft. Hans Grössel schreibt über den Zusammenhang seiner Gedichte und dem Brotberuf des Dichters. Thomas ist ausgebildeter Psychologe und hat lange als solcher in Jugendgefängnissen gearbeitet. Er hat Menschen beraten, die nach einer schweren psychischen Krise erstmal aus ihrem normalen Umfeld geraten sind. Mit ihnen hat er überlegt, wie es weitergehen kann. Solche Dinge blitzen in den Gedichten auf, mehr aber auch nicht. Man erkennt sie, wenn man weiß, wie er gelebt hat. Aber Autobiografisches ist kein wirkliches Thema seiner Gedichte. In einem Entwurf zum Gedicht »Die Formeln des Winters« schöpft Tranströmer aus seiner Arbeitswelt, ohne diese ausdrücklich zu benennen. Aus der Welt des Schnees, der Wildnis kommend, nähert er sich der Zivilisation in Form der Gebäude einer Anstalt. Er spürt präzise die Stimmung der Insassen, die Atmosphäre der Gebäude und das Eingebettetsein unter dem Sternenhimmel. Nichts deutet darauf hin, dass dort sein Arbeitsplatz ist. Mit keinem Wort beschreibt er in dem Gedicht Gefühle. Er löst sie aus. Irritation, Bedrückung und vielleicht eine subtile Bedrohung, die von den Gebäuden und deren Bewohnern ausgeht. Inspektion, Abend, 5.2.1960. Auf dem Anstaltsgelände brennen die Lampen die ganze Nacht. Ansonsten Sterne. Ich gehe und der Schnee knirscht. Von Pavillon zu Pavillon führt die Runde. Hinter den Gitterkreuzen der Fenster zeigen sich mit langsamen Bewegungen oder reglos wie Statuen die Insassen. Und diese erleuchteten Fenster hängen wie Gemälde in der Winterlandschaft, in der nur ich umherwandere, wie in einem sehr dunklen Ausstellungssaal. Eine Ausstellung der Menschen. Ein Gesicht, undeutlich, mit Augen, die aus dem Haar hervorblicken, oder eine ganze Gestalt, eine halbe oder nur ein Arm. Rumsen und Lachen. Jemand, der heftig auf einer Ziehharmonika spielt, wie er es immer tut bei Depressionen. Der Junge aus Malung. Einen Augenblick steht die Welt still in den Tonstrahlen. Die Zäune, die Lampen, die Birken, die Sterne. Die niedrigen Bauten der Anstalt sind im Dunkel ausgestellt wie gleißende Fernsehschirme. Eine versteckte Stimmgabel hier in der großen Kälte sendet ihren Ton aus. Er hat sein ganzes Leben, sein ganzes Arbeitsleben mit auffälligen, wie man so schön sagt, Jugendlichen gearbeitet. Und er hat oft davon erzählt, wie schwierig das ist. Das waren dann Kinder, die in der Schule nicht weiterkamen, die irgendwelche schlimmen Dinge getan hatten. Das war insofern wichtig für ihn, weil er dadurch natürlich sozusagen von den Abgründen der Seele unmittelbar betroffen wurde. Er hörte, was im Innern von Menschen vor sich geht. Er selber war ja, wenn man ihn so sah und mit ihm sprach, ein ganz ausgeglichener Mensch. Er lachte gelegentlich, so immer etwas scheu, aber dass in dem Menschen eben ein anderer ruht, der durch christliche Bewegungen nicht zur Ruhe gebracht werden kann, sondern dass es irgendwann aus ihm ausbricht, das war ihm natürlich klar. Und das hat er bei diesen Jugendlichen gelernt. Sodass die Arbeit zwar lästig war, weil er natürlich lieber Klavier spielte oder las oder Gedichte schrieb, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das für ihn eine der wichtigsten auch Quellen der Inspiration war. Er sah einen Menschen, der so aussieht wie du und ich, aber plötzlich sieht er, dass in diesem Menschen eine Falltür existiert, durch die er hindurch saust bis nach unten und auf die schrecklichste Weise auffällig wird. Aber seine Spezialität ist eben, dass er es zulässt, dass andere Leben, andere Wesen in ihn eingehen, von ihm in irgendeiner Weise verarbeitet werden, um dann in einer merkwürdigen Sequenz als Gedicht wieder zum Vorschein kommen. Meine Gedichte sind Orte der Begegnung. Sie wollen eine Verbindung zwischen Teilen der Wirklichkeit herstellen, die konventionelle Sprache und Sichtweisen getrennt zu halten pflegen. Kleine und große Details in der Landschaft begegnen sich. Unterschiedliche Kulturen und Menschen fließen in einem Gedicht zusammen. Die Natur trifft auf die Industrie und so weiter. Was wie eine Konfrontation aussieht, enthüllt einen Zusammenhang. Ich fühle mich zu Gedichten hingezogen, weil sie Stimmen, Zeiten, Räume miteinander verschneiden. Im Sinne Jürgen Beckers sind Gedichte auch Abbildungen von Bewusstseinszuständen. Gedichte heißen Unauflösbarkeiten willkommen. Man kann in Gedichten nur etwas antippen und dennoch Bedeutung erzeugen. Durch Aussparung entstehen Bilder. Man kann durch einen Sprung in einen anderen Raum, von Zeile zu Zeile, von Strophe zu Strophe, Jahrhunderte öffnen. Und mir gefällt auch die Verbindung aus sinnlicher Erfahrung und Gedanke und die Anmutung einer Szenerie, die nicht ausgemalt werden muss. Nadja Küchenmeister. Die Morgenluft gab ihre Briefe ab mit Marken, die glühten. Der Schnee leuchtete und alle Bürden wurden leichter. Ein Kilo wog 700 Gramm, nicht mehr. Die Sonne war hoch überm Eis, auf der Stelle fliegend, sowohl warm wie kalt. Der Wind ging sachte voran, als schöbe er einen Kinderwagen vor sich her. Die Schneeschmelze, auch das ist ja wieder ein Titel, der etwas ganz gewöhnlich, ganz lapidare herkommt und im Grunde etwas beschreibt, was jeder, zumal in Schweden, schon gesehen haben wird. Der Schnee schmilzt, wie er das immer tut. Und dann kommt ein Gedicht dabei heraus, das Strophe um Strophe, Bild an Bild reiht und dieses gewöhnliche Geschehen zu etwas Sagenhaften, etwas Ungewohnten macht. Und es beginnt eben mit dieser herrlichen Zeile, dass die Morgenluft ihre Briefe abgibt mit Marken, die glühten. Und dann mit der Zeile, die den Schnee zum ersten Mal hineinbringt, den leuchtenden Schnee, dass alle Bürden leichter wurden. Ein Kilo wog 700 Gramm, nicht mehr. Das ist eine Formulierung, die von großer Einfachkeit ist. Es wird wieder hingesagt, aber was dabei herauskommt, ist ja nichts anderes als eine radikale Umstürzung der gewohnten Maßeinheiten und dessen, was man normalerweise für wahrnimmt. Wenn ein Kilo nur 700 Gramm wiegt, ist damit eine Leichtigkeit mit wenigen Worten beschrieben, die dann durchs ganze Gedicht sich zieht, eine Leichtigkeit, eine Freude und ein Glück. Und gleichzeitig ist aber eine radikale Umwälzung der normalen, der üblichen, alltäglichen Arten, die Welt zu sehen. Begeistert sich der Lyriker und Übersetzer Jan Wagner. Vor Leichtigkeit sprüht auch das Gedicht Espresso. Eines der Gedichte, die zeigen, dass vieles an moderner Lyrik gut verständlich, witzig und äußerst irdisch ist. Besonders in den Gedichten von Thomas Tranströmer. Espresso. Det svarta kaffet på uteserveringen med stolar och bord granna som insekter. Det är dyrbara, uppfångande droppar, fyllda med samma styrka som ja och nej. Det bärs fram ur dunkla kaféer och ser in i solen utan att blinka. Der schwarze Kaffee auf der Terrasse, mit Stühlen und Tischen, prächtig wie Insekten. Es sind kostbare, aufgefangene Tropfen, gefüllt mit der gleichen Kraft wie Ja und Nein. Er wird aus dunklen Cafés hinausgetragen und blickt in die Sonne, ohne zu blinzeln. I dagsljuset en punkt av välgörande svart, som snabbt flyter ut i en blek gäst. Det liknar dropparna av svart djupsinne, som ibland fångas upp av själen, som ger en välgörande stöt, gå, inspiration att öppna ögonen. Im Tageslicht ein Punkt von wohltuendem Schwarz, das schnell in einem bleichen Gast ausfließt. Er ähnelt den Tropfen aus schwarzem Tiefsinn, die bisweilen von der Seele aufgefangen werden, die einen wohltuenden Stoß geben. Geh, Inspiration, die Augen zu öffnen. Die Tatsache, dass jeder eingeladen ist, als Leser teilzunehmen an der Welt von Tranströmer, zeigt auch ein Titel wie Espresso, dass alles es verdient hat, zum Gedicht zu werden. Ein Espresso. Man stellt sich vor, der Dichter sitzt im Café und der Café kommt zu ihm und er denkt sich, warum nicht auch hierüber ein Gedicht schreiben? Und was er dann tut, ist, er geht aus von der Schwärze, die immer wieder auftaucht. Die Schwärze, das dunkle Café, als Kontrast dann der bleiche Gast, in den das Schwarz ausfließt, und meditiert im Grunde über die köstliche Schwärze, indem er den Café betrachtet. Und das Ganze wird damit zu einem sowohl alltäglichen Vorgang, man trinkt seinen Espresso, und zu einem wunderbaren Vorgang und wird auch wieder in die Nähe gerückt der Lyrik und des Schaffensprozesses. Denn am Schluss heißt es, der Espresso ähnelt den Tropfen aus schwarzem Tiefsinn, die bisweilen von der Seele aufgefangen werden. Also da kommen auch wieder große Worte hinein, die nur deswegen einen nicht verstören im Gedicht, weil sie so nah dran sind am Espresso und am Banalen und am Tablett, das hinausgetragen wird. Und dann kommt der wohltuende Stoß, geh Inspiration, die Augen zu öffnen. Und dann sind wir mittendrin im Prozess des Umdichtens und Umdenkens der Welt. Auch im nächsten Gedichtausschnitt verbinden sich Teile der Wirklichkeit miteinander, die, wie Tranströmer schreibt, konventionelle Sprachen und Sichtweisen getrennt zu halten pflegen. So weht eine Lotsenflagge auf dem Mond, Schiffe segeln durch den Weltraum und der irdische Humus schlägt die Lichter des Weltraums auf. Die verblichene Lotsenflagge des Mondes im Weltraum wird viel gesegelt heute Nacht. Der seltsame heilige Humus riecht nach verrotteter Majestät und schlägt die Lichter auf, die vom Himmel herabfallen. Die konventionellen Sprachen und Sichtweisen sind notwendig, wenn es darum geht, die Welt zu handhaben, begrenzte, konkrete Ziele zu erreichen. Aber in den wichtigsten Augenblicken unseres Lebens haben wir oft erlebt, dass sie nicht halten. Wenn sie uns ganz beherrschen, führen sie zu Kontaktlosigkeit und Zerstörung. Dichtung sehe ich unter anderem als einen Widerstand gegen eine solche Entwicklung. Gedichte sind aktive Meditationen, die nicht einschläfern, sondern wecken wollen. Ich glaube, dass Dichtung eine Bresche in die Mauer konventionellen Denkens und Sehens der Menschen schlagen kann, die wir alle in den meisten Augenblicken des Lebens haben. Sie kann Menschen inspirieren und sie dazu bringen, sich selbst und das Leben wiederzuerkennen und den Kontakt mit schöpferischen Kräften zu spüren, in sich selbst und außerhalb ihrer selbst. Tranströmers Gedichte beginnen oft in banalen Alltagssituationen. Beim Zeitunglesen, Busfahren oder beim morgendlichen Rasieren. In solchen Situationen schlägt der lapidare Einstieg innerhalb weniger Zeilen in Erstaunliches um. So auch in dem Gedicht »Das offene Fenster«. Hier von Tranströmer selbst in der Berliner Akademie der Künste angelesen. Ich stand und rasierte mich eines Morgens vor dem offenen Fenster, eine Treppe hoch, schaltete den Rasierapparat an, der begann zu summen, surrte stärker und stärker, wuchs zu einem Dröhnen, wuchs zu einem Hubschrauber und eine Stimme, die des Piloten, drang durch das Dröhnen, schrie: Halt die Augen offen, du siehst es zum letzten Mal. Der schwedische Dichter Lars Gustafsson nannte einen solchen Moment des Umschlagens vom Alltäglichen in etwas Wundersames den unerhörten Augenblick. Genau wie Meditation ist Poesie absichtslos. Sie lebt aus der Versenkung und kann den Raum öffnen für eine Wirklichkeit hinter der alltäglichen Wirklichkeit. 1990 sagte Tranströmer im Interview mit einer schwedischen Tageszeitung, er sei manchmal verzweifelt wegen der Masse an Worten und Texten, die ständig auf einen einströmten. Gerade deshalb sei es ihm wichtig, Menschen mit einer substanziellen Sprache zu erreichen, damit sie sich für die Welt und sich selbst öffnen könnten. Überdrüssig aller, die mit Wörtern, Wörtern aber keiner Sprache daherkommen, fuhr ich zu der schneebedeckten Insel. Das Wilde hat keine Wörter. Die ungeschriebenen Seiten breiten sich nach allen Richtungen aus. Ich stoße auf Spuren von Rehhufen im Schnee. Sprache, aber keine Wörter. Tranströmers norwegischer Übersetzer, der Lyriker Jan-Erik Wold, hat diese Zeilen so kommentiert. Das Bild der Rehspuren im Schnee ist so deutlich. Es sind keine Wörter, aber es ist eine Sprache. Es ist ein Ganzes. Ich würde fragen, Wörter, Wörter, aber keine Sprache, was meint er damit? Ja, dass er Leute satt hat, die mit Details und Geschwätz daherkommen, die aber kein Ganzes haben, die nicht wissen, warum sie reden. Die Transzendenz durchzieht die Gedichte von Thomas Tranströmer, obwohl es sich um einen Dichter handelt, der ganz nah an den Realien entlang arbeitet. Aber diese Realien fußen nicht ausschließlich im Alltäglichen. Für mich ist besonders an den Gedichten von Thomas Tranströmer, und da gibt es eine Verbindung zu meinem eigenen Fühlen und Denken in der Welt, wir können große Entfernungen durchschreiten, in der Zeit, im Raum. Und trotzdem pellen wir am Morgen ein Ei oder wir kaufen Zahnpasta ein. Das heißt, was sich im Leben nicht ausschließt, warum sollte sich das in der Literatur ausschließen? Fragt Nadja Küchenmeister und entwirft einen schönen Vergleich aus den Zeiten der analogen Fotografie. Es gibt bei Thomas Tranströmer in einem Gedicht ganz kurz zwei Wörter, da steht kurze Doppelbelichtung. Und Das ist für mich eine poetologische Aussage über das, was in den Gedichten geschieht. Man kennt es von früher, man legt einen Film ein in ein Fotoapparat, man knipst diesen Film und dann hat man das vergessen und knipst nochmal den ganzen Film durch. Und wenn man diesen Film dann entwickelt, stellt man fest, dass sich Bilder unterschiedlicher Zeiten übereinander gelegt haben und sie stehen nebeneinander und zwar gleichberechtigt. Und diese Gleichberechtigung, diese Verschränkung unterschiedlicher Bildbereiche, unterschiedlicher Zeiten von Alltäglichkeit und Metaphysik, das ist für mich eigentlich das Zentrum von Transtrümmers Schreiben. Für mich ist es natürlich, das Leben als Mysterium zu betrachten. Das übliche materialistische Weltbild ist ein Arbeitsmodell, das in unserem täglichen Leben ganz ordentlich funktioniert. Und unsere Wahrnehmung ist ja so konstruiert, dass sie im Allgemeinen Dinge, die diesem Weltbild nicht entsprechen, ausschließt. Aber gleichzeitig ist offensichtlich, dass die materialistische Hypothese kein Bild dessen ergibt, wie die Wirklichkeit eigentlich beschaffen ist. Ich bin davon überzeugt, dass das konventionelle Weltbild unzureichend ist. Aber das bedeutet nicht, dass ich über ein anderes Bild verfüge, das deutlicher wäre. Transtrümmer ist ganz bestimmt kein religiöser Dichter in irgendeiner konfessionellen Hinsicht. Er geht außerordentlich sparsam um mit Worten aus dem religiösen Begriffsfeld. Das Wort Gott kommt, wenn in den Gedichten überhaupt, sehr, sehr selten und zurückhaltend vor. Er hat eine große Scheu gegenüber solchen Redeweisen. Andererseits aber ist die Perspektive, aus der er auf die Wirklichkeit blickt, immer eine, die an einen Mystiker erinnert, weil sie immer etwas Meditatives hat, weil sie, wie man es vielleicht am ehesten aus dem Zen-Buddhismus kennt, beim Anblick des Allerkleinsten und Einfachsten an die größten und tiefsten Zusammenhänge denken kann. Und da allerdings hat man den Eindruck, dass seine Dichtung in dieser weiteren Perspektive des Wortes ganz und gar religiös imprägniert ist. Das Wort religiös ist ja eine Hilfsvokabel. Es fällt einem keine bessere ein. Vielleicht könnte man sagen mystisch. Romanische Bögen. In der gewaltigen romanischen Kirche drängten sich die Touristen im Halbdunkel. Gewölbe klaffend um Gewölbe und kein Überblick. Kerzenflammen flackerten. Ein Engel ohne Gesicht umarmte mich und flüsterte durch den ganzen Körper: Schäm dich nicht, Mensch zu sein. Sei stolz. In dir öffnet sich Gewölbe um Gewölbe, endlos. Du wirst nie fertig, und es ist, wie es sein soll. Ich war blind vor Tränen und wurde auf die sonnensiedende Piazza hinausgeschoben, zusammen mit Mr. und Mrs. Jones, Herrn Tanaka und Signora Sabatini, und in ihnen allen öffnete sich Gewölbe um Gewölbe, endlos. Das Gedicht Romanische Bögen hat ja schon einen religiösen Ausgangspunkt, nämlich ein Sakralgebäude, in dem die Touristen eigentlich ganz ohne sakrale Empfindungen, spirituelle Empfindungen sich drängen, sondern nur, weil es im Reiseführer steht, dass man das gesehen haben muss. Und dann gehen sie wieder hinaus und das Gebäude ist stärker gewesen als der Baedeker und in ihnen wirkt das, was sie in diesem Gebäude erlebt haben, auf eine überraschende Weise fort. In ihnen allen, endet das Gedicht, öffnete sich Gewölbe um Gewölbe endlos. Nur wenige Gedichte vermitteln die Allverbundenheit der Menschen auf so dezente und gleichzeitig beeindruckende Weise wie die romanischen Bögen. Im Nildelta. Die junge Frau weinte geradewegs in ihr Essen hinunter im Hotel nach einem Tag in der Stadt. Da sah sie die Kranken, die krochen und herumlagen, und Kinder, die vor Not sterben müssen. Sie und der Mann gingen in ihr Zimmer hinauf, wo man Wasser versprengt hatte, um allen Schmutz zu binden. Sie gingen jeder in ihr Bett, ohne viele Worte. Sie fiel in einen schweren Schlaf. Er lag wach, im Dunkeln. Draußen floss ein großer Lärm vorbei. Murmeln, Trampeln, Rufen, Wagen, Singen. Es wurde zur Qual. Es hörte nie auf. Und er schlief ein, zusammengekrümmt zu einem Nein. Ein Traum kam. Er war auf einer Seereise. Im grauen Wasser entstand eine Bewegung und eine Stimme sagte: Einen gibt es, der ist gut. Einen gibt es, der kann alles sehen, ohne zu hassen. Das Gedicht im Nildelta endet ja in dieser Traumsequenz damit, dass eine Stimme sagt, einen gibt es, der ist gut. Einen gibt es, der kann alles sehen, ohne zu hassen. Das erinnert an biblische Sätze wie Gott ist die Liebe. Das erinnert überhaupt an christliche Vorstellungen von der Weigerung, auf Feindschaft mit Feindschaft, auf Hass mit Hass zu reagieren. Aber die Art, wie das hier gesagt ist, ist überaus vorsichtig, diskret. Das ist eine zarte Umschreibung, eine indirekte Art, das Wort Liebe auszudrücken. Ein Mystiker ist jemand, der Gott von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden hat. Ich habe ihn nur von der Seite vorbeilaufen gesehen. Und manchmal bin ich mir auch dessen nicht sicher. Das ist wieder sehr tiefstapelnd, fast selbstironisch gesagt. Es sind ja auch nicht nur die großen, tiefsinnigen Bilder, die er vor uns malt, nicht in Ölgemälden sozusagen, sondern die kleinen Snapshots aus dem Augenwinkel. Und auch Gott selbst erscheint in diesem Satz in einem Snapshot aus dem Augenwinkel. Ich habe ihn nur von der Seite vorbeilaufen sehen. Das ist eine Bescheidenheit gegenüber den großen spirituellen Erfahrungen und dem Reden darüber. In den 1980er und 1990er Jahren wächst Tranströmers Bekanntheit auch im Ausland. In den USA stellt der Schriftsteller Robert Bly den Kontakt zu Verlagen her und organisiert die ersten Lesereisen durch die Vereinigten Staaten. In Großbritannien übersetzt der schottische Dichter Robin Fulton die gesammelten Werke Tranströmers und macht sie auf der Insel bekannt. Im arabischen Sprachraum ist es der syrische Dichter Ali Ahmad Said Esber mit dem Pseudonym Adonis, der seinem Werk im Nahen Osten Aufmerksamkeit verschafft. Tranströmer wird zu Literaturkongressen in aller Welt eingeladen und liest dort aus seinen Gedichten. In vielen Gedichten Tranströmers verschwimmen die Grenzen zwischen Schlafen und Wachen, Tag und Traum. So in einem frühen Gedichtentwurf. Das Ziffernblatt am Kirchturm lebt noch und ist sichtbar über den Dachfirsten und dem Verkehr der Stadt. So wie die Armbanduhr weiter tickt am Handgelenk des Toten und die Verkehrsampeln auch während der Krawalle unablässig umspringen von Rot auf Grün und wieder zurück. Eine Unmenge von Bewegungen überall, auch mitten in der Nacht. Große Käfer sitzen auf den Stromleitungen und glühen vor Elektrizität. Geparkte Planierraupen sind mausetot. Als ich am Morgen erwachte, entdeckte ich, dass meine Hosen lehmig waren und konnte es nicht lassen, mich zu fragen, wo ich des Nachts eigentlich gewesen war. Ein Gedicht ist ein Traum, den ich im Wachen habe. Träume und Gedichte kommen aus dem gleichen Teil der Person. Teilweise gehorchen sie den gleichen Gesetzen. Ich bin in ein sehr liebevolles Verhältnis zum Schlaf gekommen. Die Welt, in der ich mich in der Nacht aufhalte, ist ein funkelnder Kontrast zur Tageswirklichkeit. Ich gehe oft in einer Feststimmung zu Bett. Das Erwachen ist natürlich fast immer eine Enttäuschung. Tag, Traum, Tag, so wird unserem Leben Gleichgewicht gegeben. Schon immer hatten Schriftsteller unterschiedliche Auffassungen bezüglich ihres Publikums. In einem Gespräch mit seinem amerikanischen Übersetzer und Freund, dem Lyriker Robert Bly, über die Kunst der Übersetzung, formulierte Tranströmer auch seine Haltung gegenüber der Leserschaft. Übersetzung ist nicht nur etwas, das von einer Sprache in eine andere gemacht wird. Wenn man nachdenkt, dann macht ja jeder Leser seine eigene Übersetzung eines Gedichts, das er liest. Jeder Leser hat seine eigene Sprache, seine eigene Fantasiewelt. Jeder Leser hat deshalb sozusagen sein eigenes Gedicht. Der Text ist der gleiche, aber die Gedichte sind unterschiedlich. Als Autor bin ich eine Person, die sich im Gedicht befand, als es geschrieben wurde. Aber danach kann man mich wegwerfen. Der Lesende wird wichtiger. Alle Wärme, die ein Leser empfinden kann, muss im Text selbst enthalten sein. Fantastisch zu spüren, wie mein Gedicht wächst, während ich selber schrumpfe. Es wächst, nimmt meinen Platz ein, es verdrängt mich, es wirft mich aus dem Nest. Das Gedicht ist fertig. Einsamkeit 1. Hier wäre ich an einem Abend im Februar beinahe umgekommen. Das Auto rutschte auf dem Glatteis seitlich weg, auf die falsche Seite der Straße. Die entgegenkommenden Autos, ihre Scheinwerfer, kamen näher. Mein Name, meine Töchter, mein Beruf lösten sich und blieben hinten still zurück. Immer weiter weg. Ich war anonym, wie ein Junge auf einem Schulhof, umgeben von Feinden. Der Gegenverkehr hatte riesige Lichter. Sie strahlten mich an, während ich lenkte und lenkte in einem durchsichtigen Schrecken, der wie Eiweiß rann. Die Sekunden wuchsen. Man bekam darin Platz. Sie wurden groß wie Krankenhausgebäude. Fast konnte man anhalten und ein Weilchen verschnaufen, bevor man zerquetscht wurde. Da entstand ein Halt, ein helfendes Sandkorn oder ein wundersamer Windstoß. Das Auto kam frei und kroch schnell quer über die Straße. Ein Pfosten schoss auf und zerknickte, ein scharfes Geräusch. Er flog weg ins Dunkel. Bis es still wurde. Ich hing im Gurt und sah, wie jemand durchs Schneetreiben kam, um zu sehen, was mit mir geschehen war. Der erste Vers lautet: Hier wäre ich an einem Abend im Februar beinahe umgekommen. Und dann schauen wir dabei zu, wie dieses Auto, in dem das lyrische Ich sitzt, wegrutscht. Und plötzlich verlangsamt sich die Zeit. Und das Individuum löst sich von sich selbst. Es löst sich auf. Es wird anonym. Es wird sich selbst fremd. Es erkennt sich nicht mehr. Das ist etwas, das einem in den Gedichten von Thomas Tranströmer immer wieder begegnet. Das Abfallen der eigenen Individualität und das Zurückkehren in die eigene Person, das eigene Selbst. Und etwas sehr Kleines kann es sein, das uns davor bewahrt, im Nichts zu verschwinden. Da entstand ein Halt, ein helfendes Sandkorn oder ein wundersamer Windstoß. Am Ende des ersten Teils von Thomas Tranströmers Gedicht Einsamkeit kommt dem lyrischen Ich jemand entgegen. Und dieses Gegenüber kommt, um zu schauen, was ist geschehen. Also wir werden angesehen, Fürsorge, jemand reicht uns die Hand. In dem Moment findet Begegnung statt und die Fremdheit, die uns ja ausmacht, wird aufgehoben. In zwei vordergründig gegensätzlichen Gedichten beschreibt Tranströmer die Polarität der Conditio Humana. Einerseits die Not der Einsamkeit und die beglückende Erkenntnis, mit anderen Menschen verbunden zu sein. Und als Kontrast dazu im Parallelgedicht die Stärke, nicht im Gemurmel der Menschenmassen unterzugehen und zu lernen, bei sich zu sein. Einsamkeit 2. Lange bin ich umhergelaufen auf Östergötlands gefrorenen Feldern. Kein Mensch war in Sicht. In anderen Teilen der Welt gibt es solche, die geboren werden, leben, sterben in einem ständigen Menschengedränge. Immer sichtbar zu sein, in einem Schwarm von Augen zu leben, muss einen besonderen Gesichtsausdruck geben. Gesicht überzogen mit Lehm. Das Gemurmel steigt und fällt, während sie unter sich den Himmel, die Schatten, die Sandkörner aufteilen. Ich muss allein sein, 10 Minuten morgens und 10 Minuten abends, ohne Programm. Alle stehen bei allen Schlange. Viele. Einer. Menschen leben, Menschen sterben. Und es heißt, immer sichtbar zu sein, in einem Schwarm von Augen zu leben. Diese Augen werden keiner individuellen Person zugeordnet. Es sind also fremde Augen, die Fremdes sehen. Das kann sehr bedrohlich sein. Und deshalb hören wir die Stimme auch nicht mehr als eine Trägerin von Worten, die wir verstehen können. Wir hören nur noch Gemurmel. Und in diesem Gemurmel drohen wir unterzugehen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Thomas Tranströmer nah herangeht an eine Person, an sich selbst, an einen Ort, damit man Leben immer auch wieder verstehen kann, weil sonst droht eben das Untergehen in der Anonymität. Der Schriftsteller Michael Krüger sagt einmal, von niemandem lässt man sich so gern die Welt erklären in einem Gedicht wie von Thomas Tranströmer. Und eigentlich möchten wir ja nicht, dass uns die Welt erklärt wird. Und eigentlich weise ich das sofort von mir, aber mir ging es ganz ähnlich. Ich hatte das Gefühl, ja, es gibt so eine Art Wahrheit, die spricht sich aus in diesen Gedichten. Und das kann man ganz gut sehen, wenn es heißt, ich bin genau die Stelle, wo die Schöpfung an sich selbst arbeitet. Das dritte Kapitel der Langen Nacht widmet sich Tranströmers Synthese von Poesie und Musik als dichtender Pianist. Sie umkreist die Folgen seines Schlaganfalls im Jahr 1990, die Verleihung des Nobelpreises 2011 und die Verdichtung seines Alterswerks auf Haiku-ähnliche Kurzgedichte. Etliche skandinavische Komponisten haben Tranströmers Gedichte vertont. 2011 erscheint die CD Tagtraum von Emma Tranströmer, Mezzosopranistin und eine der beiden Töchter Tranströmers. Im Booklet der CD schreibt der schwedische Autor Niklas Tjöler über die Beziehung von Poesie und Musik bei Thomas Tranströmer. Mir wurde schnell klar, dass er nicht nur ein Meister der Sprache ist, sondern ein profunder musikalischer Dichter. Darauf verweisen allein schon viele Titel seiner Gedichte. C-Dur, Lamento, Ostinato, Madrigal. Tatsache ist, dass Thomas Musik höher bewertet als jede andere Kunstform. Diese Gedichte drehen sich nicht nur um Musik, sie sind in sich selbst schon Musik. Musik war immer schon ein Teil seines dichterischen Arbeitsprozesses. Sie half, Struktur und Motive zu finden, Leitmotive und thematische Wiederholungen. Gleichzeitig gab es unmittelbare Bezüge zu Komponisten wie Hindemith, Haydn, Grieg, Schubert oder Liszt. Sein ganzes Schaffen ging immer durch einen musikalischen Filter. Einmal sagte Thomas im schwedischen Radio: Meine Dichtung ist eine Art von Kompensation für das, was eigentlich Musik sein sollte. Und in dem folgenden Haiku heißt es: Die Stromleitungen, gespannt im Raum der Kälte, nördlich von aller Musik. Die Stromleitungen ähneln zwar Notenlinien, aber es rasten keine Vögel auf ihnen. Kein Lied ertönt. Wir finden uns in einer totenähnlichen Stille wieder, wo Noten, Schönheit und Kommunikation abwesend sind. Ohne Musik keine Geheimnisse, kein Leben, keine Mystik. Am stärksten empfinde ich die Kraft der Musik in seinem Langgedicht Schubertianer. Die Schubertiade ist eines der etwa 10 Gedichte, die er über die Macht der Musik geschrieben hat. Thomas war ein ziemlich guter Klavierspieler und er hat nicht nur die klassische Musik geliebt, sondern vor allen Dingen auch die moderne Musik. Er hat noch in den letzten Jahren Kurtok eingeübt und kannte die extremsten Musikstücke aus der ganzen Literatur. Es war wunderbar, mit ihm darüber zu reden. Aber über allem anderen thronte Schubert. Und das Ergebnis ist dieses fantastische Gedicht, das ja davon handelt, dass wer diese Musik liebt und sie wirklich verstehen will, eben auf Macht verzichtet. Diese Musik, die ist nicht dazu da, dass ich damit in irgendeiner Weise in der Gesellschaft punkte. Ich kann sie nur verstehen, indem ich mich selber machtlos mache. Diese Töne sind gemacht, um einen Menschen aus der Tiefe zu führen, aber nicht in eine gesellschaftliche Höhe, sondern in eine spirituelle Höhe. Er fängt ja in New York an und plötzlich ist er im dritten Teil in Schweden. Und diese Musik, die ist in einem drin irgendwann und begleitet einen das Leben lang. Und ich habe mich bei dem Gedicht so ertappt gefühlt, weil man das selber immer gedacht hat. Das ist eine Musik, die einen ja nie ganz verlässt, selbst wenn man sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Aber in dem Moment, wo man wehrlos ist und dann diese Musik auf sich wirken lässt, dann ist sie einer der ganz großen Stabilitätsfaktoren in einem gelebten Leben. Und diese 3 Seiten gehören wahrscheinlich doch mit zum Besten, was ich aus dem 20. Jahrhundert gelesen habe. Schubertianer. Im Abenddunkel auf einem Platz außerhalb von New York ein Aussichtspunkt, von dem aus man mit einem einzigen Blick die Wohnungen von 8 Millionen Menschen umfassen kann. Die Riesenstadt in der Ferne dort ist eine lange, glitzernde Wehe, ein seitlich gesehener Spiralnebel. Drinnen im Spiralnebel werden Kaffeetassen über die Theken geschoben, die Schaufenster betteln die Vorbeigehenden an, ein Gewimmel von Schuhen, die keinerlei Spuren hinterlassen. Die kletternden Feuerleitern, die Fahrstuhltüren, die zusammengleiten, hinter Türen mit Sicherheitsschlössern ein ständiger Stimmenschwall. Zusammengesunkene Leiber dösen in den Wagen der Untergrundbahn, den vorwärts rasenden Katakomben. Ich weiß auch ohne jede Statistik, dass jetzt in irgendeinem Zimmer in der Ferne dort Schubert gespielt wird und dass für jemanden diese Töne wirklicher sind als all das andere. Die endlosen Weiten des Menschengehirns sind zur Größe einer Faust zusammengeschrumpft. Im April kehrt die Schwalbe in ihr Vorjahresnest zurück, unter die Dachrinne von genau derselben Scheune, in genau demselben Ort. Sie fliegt von Transvaal weg, passiert den Äquator, fliegt 6 Wochen lang über 2 Kontinente, steuert genau diesen verschwindenden Punkt auf der Landmasse an. Und derjenige, der die Signale eines ganzen Lebens in ein paar ganz gewöhnliche Akkorde von 5 Streichern einfängt, derjenige, der einen Fluss durch ein Nadelöhr strömen lassen kann, ist ein dicker jüngerer Herr aus Wien, von den Freunden Schwammer genannt, der mit aufgesetzter Brille schlief und sich morgens pünktlich ans Schreibpult stellte, wodurch sich die wundersamen 1000 Füßler der Notenschrift in Bewegung setzten. Die 5 Streicher spielen. Ich gehe durch laue Wälder nach Hause. Der Boden federt unter mir. Ich ringle mich zusammen wie ein Ungeborenes, schlummere, rolle schwerelos in die Zukunft hinein, spüre plötzlich, dass die Pflanzen Gedanken haben. Auf wie viel wir uns verlassen müssen, um unseren Alltag leben zu können, ohne durch die Erde zu sinken. Uns auf die Schneemassen verlassen, die sich an den Berghang oberhalb der Stadt festklammern. Uns auf die Schweige versprechen und auf das einverständige Lachen verlassen. Uns darauf verlassen, dass die Unglückstelegramme nicht uns gelten und dass der jähe Axthieb von innen nicht kommt. Uns auf die Radachsen verlassen, die uns auf den Motorengelenken mitten in den 300-mal vergrößerten Bienenschwarm aus Stahl tragen. Aber nichts von dem da ist eigentlich unseres Vertrauens wert. Die 5 Streicher sagen, dass wir uns auf etwas anderes verlassen können. Und sie begleiten uns ein Stückchen auf dem Weg dorthin. So wie wenn im Treppenhaus das Licht ausgeht und die Hand vertrauensvoll dem blinden Geländer folgt, das durchs Dunkel führt. Wir setzen uns eng zusammen vors Klavier und spielen 4-händig in F-Moll. 2 Kutscher auf demselben Bock. Es sieht ein bisschen lächerlich aus. Die Hände scheinen klingende Gewichte hin und her zu schieben, so als bewegten wir die Gegengewichte und versuchten dadurch, das unheimliche Gleichgewicht des großen Waagebalkens zu verschieben. Freude und Leid wiegen genau gleich. Annie sagte, diese Musik ist so heroisch, und das stimmt. Aber diejenigen, die neidisch auf die Männer der Tat schielen, diejenigen, die sich innerlich selbst verachten, weil sie keine Mörder sind, die erkennen sich hier nicht wieder. Und die vielen, die Menschen kaufen und verkaufen und glauben, alles lasse sich kaufen, die erkennen sich hier nicht wieder. Nicht ihre Musik. die lange Melodie, die in allen Verwandlungen sie selbst ist, mal glitzernd und weich, mal rau und stark, Schneckenspur und Stahltrossel. Das eigensinnige Summen, das uns gerade jetzt die Tiefen hinaufbegleitet. Thomas Tranströmer spielt Eindrücke und Stimmungen von Zdeněk Fibich. Im Alter von 11, 12 Jahren brachte ich mir das Klavierspielen selbst bei. Dann bekam ich einen Lehrer. Und dann, als ich 16 oder 17 war, wusste ich eine Zeit lang nicht richtig, ob ich mich der Malerei, der Musik oder der Dichtung widmen sollte. Ich glaube schon, dass ich ohne Bücher überleben kann. Doch ich glaube nicht, dass ich ohne Musik überleben könnte. Was das Klavierspielen angeht, so habe ich ein recht gutes Prima Vista-Spiel. Ich kann neue Sachen vom Blatt spielen und darüber bin ich sehr froh. Was mir mein Klavierspiel geben soll, ist vor allem, dass ich die Musik kennenlernen will, die man auf keine andere Weise kennenlernen kann. Man lernt Musik auf eine intimere Art kennen, wenn man sie selbst spielt. Und dann ist es eine rein physische Freude, die im Spiel liegt, die Finger auszustrecken und spüren, wie die Musik hindurchströmt. Allegro. Jag spelar Haydn efter en svart dag och känner en enkel värme i händerna. Tangenterna vill, milda hammare slår. Klangen är grön, livlig och stilla. Klangen säger att friheten finns och att någon inte ger kejsaren skatt. Jag kör ner händerna i mina Haydn-fickor och härmar en som ser lugnt på världen. Jag hissar Haydn-flaggan, det betyder vi ger oss inte, men vill fred. Ich spiele Haydn nach einem schwarzen Tag und spüre eine einfache Wärme in den Händen. Die Tasten wollen, milde Hämmer schlagen. Der Klang ist grün, lebhaft und still. Der Klang sagt, dass es die Freiheit gibt und dass jemand dem Kaiser keine Steuern zahlt. Ich schiebe die Hände in meine Haydn-Taschen und ahme einen nach, der die Welt gelassen betrachtet. Ich hisse die Haydn-Flagge. Das bedeutet, wir ergeben uns nicht, sondern wollen Frieden. Die Musik ist ein Glashaus am Hang, wo die Steine fliegen, die Steine rollen. Und die Steine rollen quer hindurch, doch jede Fensterscheibe bleibt ganz. Das Gedicht Allegro gehört zu denen, in denen Tranströmer über sein ganz besonderes Lieblingsthema schreibt, nämlich die Musik oder das, was die Musik und die Poesie gemeinsam haben. Und in diesem Gedicht, deutlicher als sonst, erklärt er, was eigentlich der Grund dieser Faszination ist, welches Glück es ist, das von der Musik ausgeht. Die Musik spielt ihn, während er die Musik spielt. Dieses Umkehren ist die erste Erfahrung. Die Tasten wollen, milde Hämmer schlagen. Der Klang ist grün, lebhaft und still. Und dieser Klang, der ihm entgegenkommt, obwohl seine Hände ihn ja auf dem Klavier erzeugen, der Klang, der ihm entgegenkommt, sagt, dass es die Freiheit gibt und dass jemand dem Kaiser keine Steuer zahlt. Ich, sagt er, hisse die Haydn-Flagge. Das bedeutet, wir ergeben uns nicht, sondern wollen Frieden. Das, was hier passiert ist, die Antwort auf die Frage vieler Menschen, von der wir ausgegangen sind, was soll das alles, warum muss es Poesie, warum muss es Musik geben, was nützt das eigentlich? Tranströmers Antwort lautet, weil du mit der Musik oder hier im Gedicht über die Musik erlebst, dass sich etwas vor dir öffnet und aus dieser Öffnung heraus kommt dir etwas Unerwartetes entgegen. Etwas, das hier mit Glück zu tun hat, mit der Erfahrung von Freiheit, mit dem ermutigenden Trost. Du bist nicht allein. Du hast die Heidenflagge auf deinem eigenen Schiff gehisst. Und das bedeutet, da ist etwas mit in deinem Leben, das stärker ist als alles, was dich anfechten, was dich einschränken will. Im Laufe der Jahre hat Thomas Tranströmer sich immer wieder der japanisch-buddhistischen Gedichtform des Haikus zugewandt. Besonders in seinem letzten Gedichtband »Das große Rätsel«. Haikus sind dreizeilige Meditationsgedichte mit je 17 Silben, die zum Stillwerden einladen. Bereits Ende der 1950er Jahre entstanden erste Haikus, die 2001 unter dem Titel »Gefängnis« erstmals veröffentlicht wurden. Trostspendende Schlaglichter auf die Welt des Jugendgefängnisses Hellbü. Der Junge trinkt Milch und schläft geborgen in seiner Zelle. Eine Mutter aus Stein. An die erste Lektüre kann ich mich noch sehr genau erinnern. Es war etwas von den letzten Gedichten, die Tranströmer veröffentlicht hat. Das sind etwas sehr, sehr kurze, Haiku-ähnlich verdichtete Verse. Das große Rätsel. Da erinnere ich mich an Bilder, die mir sofort hängen geblieben sind, wie die Begräbnisse kommen dichter und dichter, wie die Straßenschilder, wenn man sich einer Stadt nähert. Das hat mich umgehauen. Da habe ich gedacht, genau so kann eine Metapher dazu beitragen, mir eine Wirklichkeitserfahrung, in diesem Fall das Älterwerden, das Zugehen auf den Tod, plastisch vor Augen zu stellen. Die Begräbnisse kommen dichter und dichter, wie die Straßenschilder, wenn man sich einer Stadt nähert. Etwas so Einfaches und in der Zusammenstellung dieser beiden Bilder vollkommen Neuartiges. Dunkel getragen. Ich begegnete einem großen Schatten in einem Paar Augen. Das Dach barst und der Tote kann mich sehen. Dieses Gesicht. Rehnhirsch im Sonnenglas. Die Fliegen nähen und nähen den Schatten am Boden fest. Menschenvögel. Die Apfelbäume blühen. Das große Rätsel. Sich über mich. Eine Schachaufgabe. Und hat die Lösung. Schaut, wie ich sitze. Wie ein an Land gezogener Kahn. Hier bin ich glücklich. Unter diesen Haikus von Tranströmer sind so einfache, dreizeilige Gebilde wie »Das braune Laub ist genauso kostbar wie Schriftrollen vom Toten Meer«. Das ist alles. Und diese drei Verse können bei der Betrachtung des braunen Herbstlaubes, sei es, weil es wirklich vor mir im Garten liegt, sei es, dass ich es nur im Kopf sehe, die können eine Meditation auslösen, weil sie sagen, die wirkliche Transzendenzerfahrung machst du vielleicht gar nicht bei der Lektüre der Heiligen Schriften, beim Entziffern der komplizierten Texte, der Schriftrollen vom Toten Meer, sondern bei der Betrachtung des Abfalls, dessen, worüber du achtlos hinweggehst, der braunen Blätter zu deinen Füßen. Das in gewisser Weise ist die Haltung, aus der heraus all diese Haikus geschrieben sind, auch dort, wo sie mythische Bilder oder literarische Anspielungen aufnehmen. Auf der Höhe seines Schaffens trifft Tranströmer 1990 mit 60 Jahren einen Gehirnschlag, der zur halbseitigen Lähmung und weitgehendem Sprachverlust führt, Aphasie genannt. Erstaunlich früh gelingt es ihm, wieder zu schreiben. Die Gedichte werden kürzer und konzentrierter, der Prozess des Schreibens anstrengender. Durch intensive Übung kann er im Laufe der Zeit auch Pianomusik für die linke Hand spielen. Von Federico Mompou über Frank Bridge bis zu Alexander Skriabin. Der Dichter spielt Präludium von Manuel Ponce, eines der vielen Stücke, die nach dem Ersten Weltkrieg für Pianisten geschrieben wurden, die im Krieg ihre rechte Hand verloren hatten. Konzert für linke Hand. Was macht meine linke Hand draußen im Dunkel? Was macht mein langer Phantomarm auf seinen U-Boot-Fahrten? Die rechte Seite hat ihren Schmerz, ihre Beschäftigung. Sie ist Tageslicht, Verhandlungsmarathon, Familienleben. Die Arbeit der Linken kommt in Fragmenten, oder leuchtet wie ein Regenbogen. Was macht meine linke Seite dort, wo das Herz sitzt? Meine Hand spielt hörbar. Bemerkenswert, wie Tranströmers Gedichtentwurf aus dem Jahr 1969 die unterschiedliche Dynamik von linker und rechter Körperseite beschreibt. 20 Jahre später wird diese Dynamik in anderer Form sein Leben bestimmen. Die Taubheit der rechten Körperseite. Und die, fast ließe sich sagen, Rettung durch die Fähigkeit der linken Hand, weiter Klavier zu spielen und dadurch wie ein Regenbogen zu leuchten. Verblüffend, wie Tranströmer trotz des Hirnschlags sein Gefühl für die Musik behält. Tragisch bleibt, dass der Dichter des Schweigens nun körperlich um jedes Wort ringen muss. Er kann kaum noch sprechen. Ja, nein, das ist gut und mühsam am Computer tippen. Monika Tranströmer wird in der Kommunikation mit anderen zu seiner Stimme, kann an Mimik und rudimentären Sprachgeräuschen manches ablesen, was er sagen will. Michael Krüger hat den Dichter in dieser Lebensphase immer wieder besucht. Ich sehe ihn noch, als ich zu seinem Geburtstag bei ihm war, wie er mit der linken Hand auf dem Computer tippt. So ein Buchstabe, ganz lange geguckt und dann, wo ist der nächste? Und dann da. Mit anderen Worten, das muss für ihn eine entsetzliche Zeit gewesen sein. Und dann kommt das genaue Gegenteil. Er wird in seiner ganzen Hinfälligkeit ein heiterer Mensch. Man hatte den Eindruck, er würde einem mitteilen, es ist zwar schlimm, wenn man nicht sprechen kann, denn das macht uns aus, aber die Welt geht nicht unter. Ich sehe die Welt noch und versuche mir sozusagen in meinem Kopf doch einen Reim zu machen. Denn er hat ja diese Haikus dann noch geschrieben und ich kann nicht sagen, dass ich einen traurigen, verbitterten Mann gesehen hätte, diese letzten Male. Nach dem Schlaganfall schreibt Tranströmer seine Gedichte in großer, krakeliger Schrift auf DIN-A4-Blätter. Sein so entstandener Gedichtband »Die Trauergondel« wird 1996 mit einer Auflage von allein in Schweden 30.000 Exemplaren ein enormer Erfolg. 2004 erscheint dann sein letztes Buch »Das große Rätsel« mit Haiku-ähnlichen Kurzgedichten. Der Autor und Übersetzer Hans-Jürgen Balmes erzählt von seiner letzten Begegnung mit dem Dichter. Tranströmer sitzt vor dem Stutzflügel auf der Klavierbank und betrachtet die Partitur. Er setzt zweimal an. Dann ist die Modulation auf dem Piano so perfekt, so nuanciert, dass einen eine große Überraschung ergreift. Und gleichzeitig ein Schock, dass im Innern des fast unbeweglichen Körpers, der sich sprachlich nur mit Hilfe von Monika mitteilen kann, dieser Reichtum, diese emotionalen Nuancen leben. Hier sitzt ein Pianist, der sein Stück so im Griff hat, dass er es kolorieren kann, phrasieren, bis der ganze Reichtum des Stücks lebt. Der taube Körper wird berät. Jahre lang hatte kein Schwede mehr den Literaturnobelpreis erhalten. Und in Schweden gab es herausragende Literaten. Wie vor jeder jährlichen Verleihung kursieren die Gerüchte. Günter Grass ist der meistgenannte Favorit. Es fällt auch der Name Tranströmer. Doch weder sein schwedischer Verlag Bonnier noch der Dichter selbst rechnen mit der Verleihung. Am Vormittag des 6. Oktober 2011 versammeln sich im Pressesaal des schwedischen Königshauses Hunderte von internationalen Pressevertretern und Literaturinteressierten, um die Bekanntgabe der Verleihung zu erwarten. Peter Eklund, der Sekretär und Sprecher des schwedischen Komitees, betritt den Saal. The Nobel Prize in Literature of 2011 is awarded to Swedish poet Thomas Tranströmer. Because through his condensed, translucent images, he gives us fresh access to reality. Tranströmer ist einer der größten Poeten unserer Zeit, sagte der Sprecher der Schwedischen Akademie. Der Lyriker habe den Preis bekommen, weil er uns in frischen, erhellenden Bildern neue Wege zum Wirklichen weist. Die Superszene seines Lebens war eben, das, und ich habe das ja oft erlebt, die Verleihung des Nobelpreises, wo die ganzen als Pinguine verkleideten Nobelpreisträger in einem ganz bestimmten Ritual dem König gegenübertreten. Und jetzt kommt Thomas, saß also in diesem riesen Krankenstuhl elektrisch da, fuhr den in die Mitte und der König, natürlich auch gerührt, beugt sich runter, guckt ihn an und sagt ein paar Zeilen und legt ihm, weil er nicht halten konnte, diese Urkunde in den Schoß. In dem Moment hebt Thomas seine gesunde Hand und tätschelt den König, was in der Geschichte des Nobelpreises auch noch nie vorgekommen ist. Vielleicht war mal einer betrunken, aber dass ein Preisträger kein Wort sagt, sondern die Hand hebt und ihm so wie einem Schüler die Wange tätschelt, das war so unvorstellbar. Und der König strahlte über beide Backen, weil er natürlich den Wahnsinn dieser Situation erfasst hat. Und Thomas strahlte und der wunderbare Dichter Kjell Esmark hat die Urkunde verlesen, also die Begründung. Dann war Stille. Es war der erste Nobelpreis, der in voller Stille vollzogen wurde. Und also das war erschreckend und wunderschön zugleich. Natürlich hat der Nobelpreis dem Dichter einen Aufmerksamkeitsschub gegeben. Die bei Hansa neu aufgelegten, gesammelten Gedichte verkauften sich zusammen mit der Fischer Taschenbuchausgabe im deutschsprachigen Raum fast 50.000 Mal. Mitten im Leben geschieht's, dass der Tod kommt und am Menschen Maß nimmt. Diesen Besuch vergisst man und das Leben geht weiter. Doch im Stillen wird der Anzug genäht. Madrigal. Ich habe einen dunklen Wald geerbt, wohin ich selten gehe. Doch kommt ein Tag, an dem Tote und Lebende ihre Plätze vertauschen. Dann setzt sich der Wald in Bewegung. Wir sind nicht ohne Hoffnung. Die schwersten Verbrechen bleiben unaufgeklärt, trotz des Einsatzes vieler Polizisten. Ganz so gibt es in unserem Leben irgendwo eine unaufgeklärte große Liebe. Ich habe einen dunklen Wald geerbt. Doch heute gehe ich in den anderen Wald, den hellen. Alles Lebende, das singt, schlängelt sich, wedelt und kriecht. Es ist Frühling. Und die Luft ist sehr stark. Mein Examen habe ich an der Universität des Vergessens gemacht und habe genauso leere Hände wie das Hemd auf der Wäscheleine. Mein Examen habe ich an der Universität des Vergessens gemacht und habe genauso leere Hände wie das Hemd auf der Wäscheleine, sagt der Lebende am Ende dieses Prosagedichtes, an dessen Anfang er durch den dunklen Wald geht, wo die Lebenden und die Toten die Plätze vertauschen. Da steht die Einsicht in die Vergänglichkeit, die ich in jedem Augenblick meines Lebens erleben kann, dass alles, was ich fasse, mir wieder entfallen wird, mir eigentlich jetzt schon wieder entfallen ist, dass ich alles, was ich weiß, vergessen werde, dass ich vergessen sein werde. Diese Erfahrung geht über in die genau entgegengesetzte, beglückende Erfahrung, dass einem manchmal die Toten wieder begegnen, dass man, wenn man einmal beginnt, darauf zu achten, viel mehr im Gespräch mit den Toten, im Umgang mit den Toten lebt, als man es gewöhnlich bemerkt. Wir sind schon in unserer jetzt dahinrauschenden Vergänglichkeit beinahe die nächsten Toten. Wer noch nicht starb, dem steht es noch bevor, heißt es bei Erich Kästner. Witzig. Es gab für ihn nicht diese Unterscheidung, der ist jetzt tot und ist weg, sondern die Toten saßen immer mit am Tisch. Auch wieder nicht in irgendeiner esoterischen Form. Also es hatte nichts mit Tischerrücken zu tun, sondern es war ein Respekt gegenüber den Toten, die nun nicht mehr schreiben konnten, aber wenigstens doch als Ideengeber nicht aus der Welt waren. Alles, was wir produzieren von Beginn der Zivilisation an, ist ja Teil der Welt geblieben. Die Substanz der Worte ist eben eine Kette, die uns mit den Urzeiten verbindet. Andere haben diese Worte in den Mund genommen, haben damit Sätze gebildet, Poesien geschaffen. Also darf man die nicht verbannen. Die Toten gehören mit an den Tisch. In den letzten Lebensjahren wird das Ringen mit den Worten für den Dichter zu beschwerlich. Er konzentriert sich fast ausschließlich auf die Musik. Sie ist die Sprache ohne Worte, die ihm bis zuletzt bleibt. Das Gedicht Mittwinter beendet Tranströmers vorletzten Gedichtband, die Trauergondel. Eine Vorahnung seines Todes? Ein blauer Schein strömt aus von meinen Kleidern. Mittwinter. Klirrende Tambourine aus Eis. Ich schließe die Augen. Eine lautlose Welt gibt es, einen Spalt gibt es. Da werden Tote über die Grenze geschmuggelt. Am 26. März 2015 überquert Thomas Tranströmer mit 83 Jahren die Grenze der irdischen Welt und geht durch einen Spalt in eine andere, lautlose Welt. Hinterm Glas des Terrariums die Reptile, seltsam reglos. Eine Frau hängt Wäsche auf im Schweigen. Der Tod ist windstill. In der Tiefe des Bodens gleitet meine Seele wie ein Komet. Einen Tag nach seinem Tod spielt die schwedische Independent-Band Lonely Deer in einer Stockholmer Kirche zu Ehren Tranströmers einen Song mit dem englischen Text seines Gedichts C-Dur. When he came down to the street after the meeting, the air whirling with snow, winter had come, while lay together. The night shone white, he walked quickly with joy, the whole town was stopped behind turn of colors, and everyone was smiling, and it was freer than all the question marks began singing, oh God, or something, so he thought. Als er auf die Straße hinunterkam nach dem Stelldichein, wirbelte Schnee in der Luft. Der Winter war gekommen, während sie miteinander schliefen. Die Nacht leuchtete weiß. Er ging schnell vor Freude. Die ganze Stadt neigte sich. Vorbeigehendes Lachen. Alle lachten hinter hochgestellten Kragen. Er war frei. Und alle Fragezeichen begannen vom Dasein Gottes zu singen. So schien ihm. Eine Musik löste sich und ging in stiebendem Schnee mit langen Schritten. Alles auf Wanderung zum C. Ein bebender Kompass gerichtet aufs C. Eine Stunde über den Plagen. Das war leicht. Alle lachten hinter hochgestellten Kragen. Er spricht davon, dass er mit seiner Frau geschlafen hat und er geht danach in die Welt und die Welt sieht anders aus. So wie manche sagen, die ein C-Dur-Stück von Mozart gehört haben, man geht anders, man fühlt anders, man sieht anders, auch wenn es sich nur um ein paar Töne handelt, die im Kopf nachhallen, nimmt man die Welt anders wahr. Und diese Verbindung zwischen der intimen Begegnung und der Musik, das sind zwei so starke Elemente, des Gutbefindens, dass die nun quasi sich gegenseitig bedingen. Dann kommt man auf die Straße und trotz der Situation, die man draußen begegnet, ist man ein anderer. Heinrich Detering, Michael Krüger und Jan Wagner resümieren noch einmal, worin für sie die Essenz von Tranströmers Poesie besteht. Es tut weh, durch Wände zu gehen. Man wird krank davon. Aber es muss sein. Die Welt ist eins, aber Wände? Und die Wand ist ein Teil von dir selbst. Man weiß es oder weiß es nicht. Doch es gilt für alle. Nur für kleine Kinder nicht, für sie keine Wand. Der helle Himmel hat sich schräg zur Wand gestellt. Es ist wie ein Gebet zur Leere. Und die Leere kehrt uns ihr Gesicht zu und flüstert: Ich bin nicht leer, ich bin offen. Hier ist die Leere eine alltägliche, einfache Leere, nämlich eine leere Wand, auf die das Licht des Himmels fällt. Und der Satz, der hier gesprochen wird, wieder von einer Stimme, als ob die Leere selber eine Stimme hätte. Wie wäre es, wenn wir die Leere nicht als Abwesenheit, sondern als Öffnung in etwas uns Unbekanntes, in das große Geheimnis, in das große Rätsel hineinlesen? Ja, es gibt viele starke Stellen bei Tranströmer, die auch wieder zeigen, dass bei aller Freude und bei allem Glück, das ausgeht von den Gedichten Tranströmers, immer das Dunkle und der Schmerz einen Teil haben, aber in dieser Harmonie ihren Platz finden und deswegen zum Glück beitragen, so widersinnig das klingt. Es tut weh, durch Wände zu gehen, man wird davon krank, aber es muss sein. Die Ursprünglichkeit, die Unmittelbarkeit, die ein Kind hat im Umgang mit der Welt und die Tranströmer selbst auch beschreibt, das wird hier nochmal aufgegriffen. Keine Wand für die kleinen Kinder und im besten Fall auch nicht für den Dichter, der durch Wände gehen kann. Präludium 2. Zwei Wahrheiten nähern sich einander. Eine kommt von innen, eine kommt von außen. Und wo sie sich treffen, hat man eine Chance, sich selbst zu sehen. Diese Zeilen sind ja sein Lebensprogramm. Es gibt eine äußere Wahrheit und das heißt, wir müssen uns in irgendeiner Weise organisieren. Wir sind gezwungen, irgendeinen Beruf zu ergreifen, auch wenn wir ihn nicht wirklich lieben. Wir haben die Institution der Ehe, man muss die Kinder erziehen, etc., etc. Wir bauen eine äußere Welt, die manchmal so stark ist, dass die innere nicht mehr zum Vorschein kommt. Aber nur dann, wenn die innere Stimme mit der äußeren, mit der Notwendigkeitsstimme zusammentrifft, entsteht dieser Klang, der einen Menschen ausmacht, der eben auf diese Stimme, innere Stimme auch hören kann. Und diese transzendente Ebene hatte bei ihm immer eine materiale Seite. Er hat immer versucht, sozusagen die diesseitige Seite des Geheimnisses darzustellen. Dass auch unsere Welt, auch unsere Gesellschaft ein Geheimnis hat, das wir trotz aller Wissenschaft nicht ergründen können. Das Gedicht »Die Leberblümchen« beginnt mit einer Hommage an eine kleine Frühjahrspflanze, das Leberblümchen, und steigert sich von der Freude über den natürlichen Wachstumsprozess der Blumen ins Lächerlichmachen fragwürdiger Ideale wie Karriere und Macht. Sich verzaubern lassen, nichts ist einfacher. Einer der ältesten Tricks des Erdbodens und des Frühlings. Die Leberblümchen. Sie sind irgendwie unerwartet. Sie schießen aus dem braunen Vorjahresgeraschel an übersehenen Stellen, wo der Blick sonst nie verweilt. Sie brennen und schweben. Ja, schweben. Und das liegt an der Farbe. Diese eifrige violettblaue Farbe wiegt derzeit nichts. Hier ist Ekstase, aber klein gehalten. Karriere belanglos. Macht und Publizität? Lachhaft. In Ninive oben richten sie einen großen Empfang aus. Sie machten Lärm und ein großes Getöse, groß aufgemacht. Über allen Häuptern hingen Kristallleuchter, wie gläserne Geier. Statt einer solchen prunkvollen und lärmenden Sackgasse eröffnen die Leberblümchen einen Geheimgang zu dem wahren Fest. Das ist totenstill. Gedichte helfen einem, dem Wort- und Nachrichtenchaos der Welt für eine Weile zu entkommen. Wer sich die Zeit nimmt, vom Karussell des täglichen Hamsterrads abzuspringen, entdeckt, was Poesie zu leisten vermag. Hoffnung verbreiten statt Angst, den Horizont weiten statt innerlich zu kontrahieren. Lyrik kann ein Zeitfenster öffnen, das einem im 21. Jahrhundert die Chance gibt, ins Innere zu hören. So wie es Novalis vor 200 Jahren empfohlen hat. Durch ein kleines Gedicht können die großen Lebensfragen vernehmbar werden. Worauf vertraue ich? An was glaube ich? Welchen Platz habe ich im Gefüge der Welt? Was kann ich wissen? Und was soll ich tun? Mich erinnern diese Gedichte an Türen, durch die man manchmal geht und plötzlich für Sekundenbruchteile sieht man sich selbst und alles, was einen umgibt, in einem anderen Licht. Und aus solchen Erfahrungen ziehen wir blitzartige Erkenntnisse, wenn man so will, Wahrheiten. Das sind die Augenblicke, die uns verändern. Und so geht's mir mit Tranströmer. Also man ist immer sehr da. Ich muss diesen Dichter immer wieder entdecken. Darin liegt für mich die Kraft und eine Stärke. Also ich glaube, niemand, der Gedichte schreibt und Tranströmer gelesen hat, wird unbeeinflusst bleiben von Tranströmer. Es gibt ja eine Handvoll von ganz großen Dichtern, denen man gar nicht entgehen kann und die einen so verzaubern, dass man sie nie wieder loswerden will. Diese Kunst hat ja Tranströmer perfektioniert. Dass in einer winzigen Wendung Verstörung und plötzliches Erkennen zusammenfallen. Das merke ich auch unter jüngeren Dichtern in der ganzen Welt. Ob das Spanier sind oder Amerikaner oder Franzosen, Italiener, er hat überall eine Wirkung hinterlassen. Und das ist interessant, dass jemand sagt, ich habe Thomas Tranströmer vor 10 Jahren gelesen und bis heute ist das eine der schönsten Erfahrungen, die ich mit Literatur gemacht habe. Es war eben auch zu jeder Zeit so, dass nur wenige den Weg zum Gedicht gefunden haben. Wir leben jetzt in einer Zeit, meinem Empfinden nach, in der Gedichte eine Renaissance in Verwandlung erfahren. Das liegt auch daran, dass Gedichte auf anderen Wegen zu uns kommen, nämlich zum Beispiel über die sozialen Medien. Gedichte werden geteilt auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Und damit war vor einigen Jahren und Jahrzehnten nicht zu rechnen. Und demnach glaube ich weiterhin und ganz intensiv an die Kraft von Gedichten. Das blaue Haus. Es ist eine Nacht mit strahlender Sonne. Ich stehe im dichten Wald und blicke hinüber zu meinem Haus mit den dunstblauen Wänden. Als wäre ich vor kurzem gestorben und sehe das Haus aus einem neuen Blickwinkel. Es steht schon länger als 80 Sommer. Sein Holz ist imprägniert mit 4-mal Freude und 3-mal Trauer. Stirbt jemand, der im Hause gewohnt hat, wird es neu gestrichen. Der Tote streicht selber, ohne Pinsel, von innen. Das Haus ähnelt einer Kinderzeichnung. Eine stellvertretende Kindlichkeit, die deshalb hervorwuchs, weil jemand zu früh auf den Auftrag verzichtete, Kind zu sein. Öffne die Tür, tritt ein. Hier drinnen ist Unruhe unter dem Dach und Friede in den Wänden. Über dem Bett hängt ein Amateurgemälde. Es stellt ein Schiff mit 17 Segeln dar, schäumende Wellenkämme und einen Wind, den der vergoldete Rahmen nicht bändigen kann. In der Ferne dehnt ein Motor auf dem Wasser den Horizont der Sommernacht. Freude und Trauer schwellen an im Vergrößerungsglas des Taus. Wir wissen es im Grunde nicht, ahnen es aber. Zu unserem Leben gibt es ein Schwesterschiff, das einen ganz anderen Kurs steuert, während die Sonne hinter den Inseln brennt. Das war Keine Angst vor Gedichten. Eine lange Nacht über Thomas Tranströmer und die Poesie. Eine Sendung von Burkhard Reinhardt. Es sprachen Bruno Winzen, Edda Fischer, Klaus-Dieter Klausnitzer und Jean-Paul Beck. Ton und Technik Gunther Rose und Jens Müller. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.